Ja, wir freuen uns, dass wir ihn hier heute begrüßen dürfen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich rede immer sehr lang und sehr viel. Zu allem Überfluss habe ich jetzt noch einen kleinen Film vorweg. Der Vortrag hat zwei Teile. Das gibt erstmal diesen Film. Der beantwortet eigentlich die Frage des Titels oder das, was der Titel vielleicht als Frage formulieren könnte, nämlich was Politisierung der Kunst heute sein könnte. Das ist auch ein Film, der mit Musik zu tun hat. Ansonsten rede ich weitgehend über das, was man so seit Goethe als bildende Kunst bezeichnet und sehr allgemein und auch sehr historisch. Das heißt, in meinem Teil, der nach diesem Filmchen kommt, der auch nicht von mir ist, werde ich mehr oder weniger so einen großen geschichtlichen Abriss bieten zu gewissermaßen der Verfallsgeschichte von Kunst, ihrer politischen Selbstverortung und gesellschaftlichen Verortung als politisch bis in die Gegenwart hinein mit vielen Bildbeispielen, die ich aber wahrscheinlich nur so durchklicke als Illustration zu dem, was ich sage. Ich hoffe, dass in dem Film, der gemacht wurde von einem Künstler für eine Bewerbung des Hamburg-Stipendiums, das ist ein von der Stadt vergebenes Budget, von dem man dann einigermaßen in prekären Verhältnissen dann doch gut leben kann. Er hat das Stipendium nicht bekommen. Ich hoffe, dass so alle Anspielungen, die da drin sind, weitgehend sich erschließen. Vielleicht eine Sache vorweg. Das geht neben einer Band, die alle kennen wahrscheinlich, nämlich Deichkind, um eine kleine Galerie in dem Stadtteil Wilhelmsburg. Das ist der bevölkerungsgrößte Stadtteil in Hamburg südlich der Elbe. Auch die Elbe fließt durch Hamburg. Und gleichzeitig ist es so, dass bis vor kurzem auf den Hamburg-Stadtplänen der Stadtteil Wilhelmsburg nicht auftauchte, obwohl der mehr oder weniger Blick entfernt von der Hamburger Innenstadt ist. Jetzt ist er in den Fokus geraten, weil seit einigen Jahren, in diesem Jahr mit Abschluss, die IBA dort aktiv ist und das vorantreibt, was denn einige Gentrifizierung nennen. Und in diesem Stadtteil Wilhelmsburg lebt der Künstler, der auch eben diesen Film gemacht hat, Björn Beneditz, und betreibt eine kleine Galerie, die WCW heißt. Und es gibt nur manchmal Ton. Also ich habe den Film von Björn Beneditz gezeigt, der hat jetzt, wie gesagt, nicht zunächst allzu viel mit dem zu tun, was ich in so einer kleinen Tour de Force historisch abreißen werde. Ich habe den Film von Björn Beneditz gezeigt, weil der mir anzudeuten scheint, was meines Erachtens die einzig konsequente Möglichkeit ist, mit der Frage nach der Möglichkeit, Politisierung der Kunst umzugehen. Nämlich sich eigentlich nicht um die Kunst groß zu kümmern und auch nicht wirklich um das Politische zu kümmern, sondern zu thematisieren, was der Künstler oder die zugeschriebene Rolle, der Charakter des Künstlers, der Künstlerin innerhalb bestimmter Produktionsverhältnisse bedeutet, beziehungsweise überhaupt den Künstler als Produzenten zu begreifen. Die Frage nach der Politisierung der Kunst ist meines Erachtens gleichzeitig eine, die sowohl nach dem fragt, was wir überhaupt unter Politik verstehen, beziehungsweise das Politische, was eine sehr wichtige Differenz ist, auch für die Geschichte der Kunst und ihre Funktion innerhalb der Gesellschaft, der modernen Gesellschaft, der bürgerlichen Gesellschaft. Die Frage nach der Politisierung der Kunst ist gleichzeitig auch eine Frage nach dem Status der Kunst überhaupt und letztendlich auch nach der, wenn man so will, Legitimation des Kunstbegriffs. Also was will man überhaupt von der Kunst? Was sind die Vorstellungen von dem, was Kunst in irgendeiner Form immer schon inkorporiert leisten kann an Hinweisen auf gesellschaftliche Verhältnisse, Befindlichkeiten, Geschmack, ästhetische und nicht ästhetische, halbästhetische Urteile und so weiter. Das wäre natürlich jetzt nötig, überhaupt mal zu rekonstruieren, wie eine sehr dezidiert bürgerliche Vorstellung von Kunst entstanden ist, die nach wie vor auch noch die Debatten prägt, obwohl die Kunst selber sich gravierend verändert hat. Das kann ich hier natürlich nicht leisten. Mein Ansatzpunkt ist eigentlich schon ein recht später Zeitpunkt, nämlich die Ästhetik respektive Kunsttheorie von Hegel. Ich habe das hier zitiert zum Mitlesen, ist der Hegel zugeschrieben, diese berühmte These vom Ende der Kunst, die in seiner idealistischen Perspektive gesellschaftlich gemeint ist, nämlich dass es in gewisser Weise ein Funktionsverlust der Kunst ist. Das, was die Kunst in früheren Zeiten mal erfüllt hat, erfüllen jetzt andere Bereiche, hauptsächlich natürlich in Hegels Sicht die Philosophie, beziehungsweise Hegel als Philosoph, der dann eben auch erkennt, was gerade der Geist der Zeit ist. Das Bemerkenswerte ist, meine ich, an dieser Idee von Hegel, die ja durchaus auch die Zeit um 1800 oder die Zeit zwischen 1800 und 1830er Jahre durchzieht. Hegel redet bereits von der modernen Gesellschaft oder deutet an, was die moderne Gesellschaft als soziale Struktur kennzeichnet und erklärt eben das Ende der Kunst. Hier eben ja mit Blick sogar auf die Antike. Es gibt bei Hegel eine Dreiteilung von Kunstepochen, also das symbolische Kunstwerk, Hegel hat eine Werkästhetik, symbolische Kunstwerk, das klassische Kunstwerk und die romantische Kunst. Und die romantische Kunst ist genau der Status der Kunst, der eben nicht verschwindet. Ja, es ist nicht so, dass jetzt irgendwie die Bilder wieder abgehängt werden in den Museen, die es ja auch noch gar nicht gibt, sondern dass eben genau eine bestimmte begriffliche oder über den Begriff definierte Funktion von Kunst ihr Ende findet. Also dass Hegel genau zu dem Zeitpunkt, wo er bereits erfasst, was die moderne Gesellschaft in ihren Grundzügen kennzeichnet, das Ende der Kunst erklärt und wir eigentlich ja erst in sehr langsamer Weise dabei sind, einen Begriff der modernen Kunst zu entwickeln. Ja, also genau zu dem Zeitpunkt, wo Hegel vom Beginn der Moderne spricht und Ende der Kunst erklärt, fängt die moderne Kunst an. Mehr oder weniger mit Hegels Tod könnte man jetzt eine kunsthistorische Linie aufmachen über das Delacroix-Bild, was ich hier habe, die Freiheit führt das Volk. Das gibt ja unterschiedliche Datierungen, die sich so insgesamt auf das 19. Jahrhundert verteilen, wenn man über die bildende Kunst redet. Tatsächlich ist aber das, was Hegel meint, nicht ganz unwichtig für die Art und Weise, wie auch gerade als moderne Kunst der Status der Kunst neu bestimmt wird gesellschaftlich. Ich habe gesehen, dass es in anderen Vorträgen ja auch thematisiert wird in sehr unterschiedlicher Weise. Am zentralsten ist wahrscheinlich die Vorstellung über die Werkästhetik, dass wir es jetzt zu tun haben mit einem autonomen Kunstwerk, beziehungsweise dass die Kunst sich losmacht, auch von ihrer Produktion scheinbar losmacht, von ihren bisherigen Abhängigkeiten über die Fürstenhäuser oder die Kirche und auch in ihrem ästhetischen Gehalt autonom wird, also sich selber ein Gesetz gibt, selber bestimmt, was Kunst ist und sich auch dadurch nochmal verdichtet, dieser Werkcharakter, also das Werk selber zu einer in sich abgeschlossenen, kohärenten, konsistenten Einheit wird. Ganz wesentlich ist, dass, was ja auch vielfach so diskutiert wird, jetzt scheinbar der künstlerische Bereich als ein ganz wesentlicher Sektor der sogenannten Hochkultur sich abspaltet oder zumindest parallel entwickelt von einer gleichzeitig entstehenden Massenkultur. Das ist, würde ich wie andere auch sagen, falsch. Es ist sehr wesentlich, dass sich genau auch diese Idee von Hochkultur mit ihrem Zentralsegment Kunst im Kontext einer Massenkultur überhaupt erst herausbildet. Sehr entscheidend dafür ist, dass zum Beispiel mit den ästhetischen Zuschreibungen an die Kunst, etwa ihr Status als autonomes Kunstwerk, gleichzeitig die Kunst, wie es im Kapitalismus dann so üblich wird, auf einem Markt gehandelt wird und zunehmend kommodifiziert wird. Natürlich schützt genau so eine Ästhetisierung der Kunst davor, dass man immer noch sagen kann, da gibt es zwar irgendwelche Löhne, die gezahlt werden oder Kosten, die entstehen, und es gibt eben einen Markt, über den das vertrieben wird, aber das, was das Kunstwerk eben zum Kunstwerk macht, ist von all diesen ökonomischen Verschaltungen der Kunst unabhängig, autonom. Das ist aber im Einzelfall eben nochmal zu sehen, wie gleichzeitig diese auch ästhetisch begrifflich formulierte Idee der Autonomie eigentlich vollständig korreliert mit eben nicht einfach nur einer Kommerzialisierung, die gesellschaftlich Raum greift, sondern eben einem fortschreitenden Prozess der Kommodifizierung, was Marx ja beschreibt im ersten Band des Kapitals. Das hat also wesentlich damit zu tun, dass der Tauschwert jetzt dem Gebrauchswert übergeordnet wird und damit einhergehend auch sich das ausbreitet, was Marx noch bezogen auf die Produktion nennt, den Fetischcharakter der Ware. Ja, also das, da kann man eine sehr interessante Parallele feststellen, die das gesamte 19. Jahrhundert durchzieht, dass es sozusagen in der künstlerischen Produktion über die Ästhetisierung eine Fetischisierung der Kunstidee gibt, die eben parallel läuft zu der gesellschaftlichen Verfestigung des Fetischcharakters der Ware. Aus den Grundrissen auch eine vielleicht gar nicht so unbekannte Formulierung von Marx, wo er quasi jetzt in materialistischer Fassung das formuliert, was auch Hegel idealistisch gedacht hat, nämlich wo Marx vermutet, dass Achilles nicht mit Pulver und Blei möglich ist, dass die Iliade mit der Druckerpresse und Druckmaschine eventuell nicht mehr möglich ist und sich dann eben fragt, ob das Singen und Sagen und die Muse mit dem Pressbengel nicht notwendig aufhört, die Bedingungen der epischen Poesie verschwinden. Es gibt eine Formulierung, die ich eigentlich bis vor kurzem immer richtig fand, jetzt nicht mehr, aber ich tue so, als wenn ich sie immer noch richtig finde, von Bertolt Brecht, die Benjamin benutzt, also da sind wir jetzt schon ein ganzes Stück weiter, wo Brecht sagt, Benjamin zitiert es in seiner Fotografiegeschichte, Kleingeschichte der Fotografie, dass die Wirklichkeit in die Funktionale gerutscht ist, dass wir auf einer Fotografie der AEG oder Kruppwerke nicht mehr erkennen können, was für Produktionsbedingungen dort herrschen. Ja, jetzt habe ich mir ein recht einfaches Foto dafür ausgesucht. Also da sind auch keine Personen, Menschen zu sehen, die in irgendeiner Form da tätig sind. Aber sozusagen, was wir sehen, was man erkennen könnte, sind Turbinen. Aber selbst wenn man jetzt auch Personen sehen würde, könnte man nicht sagen, in was für direkten ökonomischen Abhängigkeitsverhältnissen als Tauschverhältnissen Verhältnisse, die stehen. Das ist, meine ich, wie gesagt, ich finde diese Formulierung mittlerweile nicht mehr so richtig, aber trotzdem brauchbar jetzt für das, was ich hier ausführen will, ein wichtiger Gedanke, wenn man sich überhaupt vergegenwärtigt, in welcher Form eben letztendlich dann nicht einfach nur die Entwicklung der Kunst im 19. Jahrhundert parallel zur Entfaltung des Kapitalismus passiert, sondern auch gewissermaßen sich schon recht früh als ein wesentlicher Sektor dieser neuen Waren produzierenden Gesellschaft sich darstellt, beziehungsweise einer bürgerlichen Gesellschaft sich darstellt, die die Warenproduktion als, ja, offensiv sogar zur Schau trägt. Ich hatte es vorhin schon gesagt, der Begriff der Moderne deutet sich bei Hegel an. Als Modernität ist es Charles Baudelaire, der als erster darüber redet, 1863. Auch jemand, der übrigens sehr, wie viele Künstler zu der Zeit, sich Gedanken macht über seine Stellung als Produzent, die Modernität, das Vorübergehende, das Flüchtige, das Zufällige, die eine Hälfte der Kunst, die andere Hälfte ist das Ewige und das Unwandelbare. Große Zeitsprünge jetzt. Das ist eigentlich ein Komplex, über den ich in diesem Zusammenhang immer viel rede. Ich will es nur andeuten. Seit den 1850er Jahren gibt es die Weltausstellung. Das sind diese Veranstaltungen, die wir heute als Expos kennen. Die internationale Leistungsschauen des Kapitalismus sind. Das heißt, Veranstaltungen, das gab es vorher in Frankreich zum Beispiel als nationale Leistungsschau, wo gewissermaßen diese neue bürgerliche Gesellschaft präsentiert, was sie für Erfindungen zu bieten hat und wie letztendlich sich über eine ökonomische Entwicklung, über einen ökonomischen Fortschritt auch der gesellschaftliche Fortschritt gestaltet. Oben links sehen wir das Weltausstellungsgebäude der Pariser Weltausstellung von 1855. Was nicht mehr erkennbar ist, ist, dass nebenan das Theater von Jacques Offenbach ist, wo in der Zeit über viele Jahrzehnte dann sehr erfolgreich Orpheus in der Unterwelt lief, was auch schon ein Eigenthema für sich wäre, aber ein bisschen andeutet, jetzt nur auch ganz kurz skizziert, diese Ineinanderverschachtelung von Kunstentwicklung und Kommodifizierung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist ja eine Operette, die also diesen antiken mythologischen Stoff aufgreift, aber gleichzeitig im erste Szene spielt in so einem Kaufhaus und ist sozusagen eine permanente Verschränkung von Gegenwart und Mythologie. Dann natürlich ganz wichtig der Eiffelturm, der auch zur Weltausstellung dann Ende des 19. Jahrhunderts in Paris gebaut wurde. Und rechts ist nur mal so dazwischen geschaltet, damit man auch klar hat, wie sich bereits der Kunstbegriff durch eine veränderte Lebenspraxis umstrukturiert im 19. Jahrhundert. Ein Hochhaus, was in der Bauform als das erste Hochhaus gilt, stimmt architektonisch nicht ganz, aber so ist das dann berühmt geworden, nämlich von Sullivan, von dem dann der berühmte Ausdruck kommt, Form follows Function. Das ist insofern ein kleiner Hinweis auf noch einen weiteren Aspekt. Also wenn ich sage, dass Kunst und kapitalistische Kommodifizierung miteinander verschränkt sind, dann auch in der Weise, dass wir sukzessive im 19. Jahrhundert die Herausbildung einer neuen Sphäre haben, die sich auch von der Kunst abspaltet, nämlich die Gestaltung, das Design, was zu einer Neubewertung verschiedener Künste führt. Hegel zum Beispiel ist ja jemand, der eine ganz klare Hierarchisierung der Kunst vornimmt, wo die Architektur recht weit unten steht. Die wird jetzt zunehmend wichtiger. Design fängt eigentlich an über die Gestaltung von Maschinen und dann erst über die Gestaltung dessen, was Maschinen herstellen. Auch in der Architektur macht sich diese Idee von Form follows Function erstmal bemerkbar über Repräsentationsbauten, also in dem Fall Bürogebäude, und geht dann über auf den funktionalistischen Wohnungsbau erst sehr viel später in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Für unsere Zwecke wichtig, dass man eigentlich sagen kann, bis zu dem Zeitpunkt wurde noch nicht im expliziten Sinne über Politik in der Kunst gesprochen. Also natürlich kann man rückwirkend sagen, wie gesagt, Freiheit führt das Volk von Delacroix, da geht es ganz klar um Politik. Aber dass das sozusagen ein von anderen möglichen Themen oder Erörterungsfeldern der Kunst abgetrennter Bereich ist, das findet man kaum. Also selbst eben so jemand wie Baudelaire oder Courbet mit seinem Realismusmanifest, das ist natürlich alles lesbar und auch ganz klar eine politische Positionsbestimmung, aber eben nicht eine Positionsbestimmung der Kunst, die explizit etwas Politisches hervorhebt. Und es ist selbstverständlich, dass man mit einer bestimmten künstlerischen Praxis innerhalb der Gesellschaft eben sich politisch verhält. Das muss man nicht extra dazu sagen. Ja, also wenn ich unter bestimmten Bedingungen ein Bild male und auch ein bestimmtes Sujet habe, die Steineklopfer oder irgendwas bei Courbet, dann ist völlig klar, dass ich mich damit auch gesellschaftlich situiere. Es gibt eine Einteilung von Kunstepochen, die nochmal vor einigen Jahren bzw. Jahrzehnten für ein bisschen Aufsehen in der Philosophie gesorgt hat, von Arthur C. Danto, der sagt, dass wir eigentlich seit der Renaissance bis in die 1890er Jahre eine Kunstepoche haben, die durch Realismus bestimmt ist, in dem Sinne, dass Kunst mehr oder weniger den Anspruch hat und auch die Fähigkeit hat, die Wirklichkeit abzubilden, darzustellen, wie sie ist. Das nach Dantos Ansicht verändert sich in der zweiten Phase, die dann anbricht, ab den 1890er Jahren bis in die ungefähr bei ihm dann, glaube ich, 1960er Jahre, nämlich, dass sich die Kunst sukzessive von dieser Verpflichtung in legitimierter Weise oder in reflektierter Weise auf Wirklichkeit zu gehen, losmacht und tatsächlich man ja dann ab den 1890er Jahren, Pi mal Daumen, eine ungeheure Explosion unterschiedlichster Stile hat, also im engeren Sinne überhaupt erst das anfängt, was man dann kanonisiert als die Moderne. Nicht, das zieht sich dann durch bis in die 1930er Jahre, natürlich auch schon vor dem Hintergrund einer Neuordnung der Welt. Der Imperialismus ist da, wie das ein Kollege von mir so schön formuliert hat oder zynisch schön formuliert hat, als Verzweiflungstat die siegreiche Oktoberrevolution, gerade in Russland, eine ungeheure Anzahl unterschiedlichster Avantgarden, die ein etwas anderes Avantgarde-Programm verfolgen als das, was so in den westlichen Staaten sich verfestigt, nämlich eben unter den Bedingungen einer sozialistischen Gesellschaft oder zumindest in Revolution begriffenen Gesellschaft fordern, Kunst in Lebenspraxis zu überführen und damit eigentlich Kunst aufzuheben, beziehungsweise gibt es ja eben auch die Parallele in den russischen Avantgarden zwischen der politischen Avantgarde, also Lenins Idee der Partei neuen Typus, dass man eine Partei hat, die aus Berufsrevolutionären besteht, deckt sich eigentlich mit genau diesem Avantgarde-Konzept, was man auch in der russischen Bewegung findet. Also der Proletkult ist etwa um 1917 rum eine ähnlich starke Bewegung wie die KPdSU gewesen. Das ist aber nur so ein kleiner Schlenker dahin, eine Neuordnung der Künste, die also im Wesentlichen darin besteht, dass die Kunst sich jetzt selber verhandelt. Man kann ruhig als Arbeitsdefinition nehmen, das, was Peter Bürger 1974 in der Theorie der Avantgarde schreibt, nämlich, dass die Avantgarde gekennzeichnet ist durch eine Selbstreflexion, durch eine Selbstverständigung mit dem, was an Kunst produziert wird, wie produziert wird, beziehungsweise eine Auseinandersetzung mit der Institution Kunst stattfindet. Was natürlich voraussetzt, und das ist eben ganz entscheidend, dass wir mittlerweile einen fortgeschrittenen Institutionalisierungsprozess der Kunst haben. Heißt zum Beispiel, dass es Akademien gibt, dass es zunehmend auch gesellschaftliche Räume gibt, in denen Kunst verhandelt werden kann. Es gibt mittlerweile ein fest etabliertes Wesen von Galerien, Salons, Museen sind da. Die großen Museen kommen zwar erst noch, aber auch das ist ja wichtig, eben für diese Ausgestaltung einer bürgerlichen Lebensweise im 19. Jahrhundert. Übrigens auch hier gar nicht mal in Abgrenzung zu einer entstehenden Massenkultur, sondern meistens auch in unmittelbarer Nachbarschaft, wenn nicht sogar direkt damit im Zusammenhang stehend. Hier nur mal ein sehr bekanntes Bild, was wir später noch mal kurz sehen werden. Werbung von dem ersten abendfüllenden Tonspielfilm 1927, The Jazz Singer. Also die Massenkultur erlebt ihre Transformation in das, was Adorno und Horkheimer die Kulturindustrie nennen in den 20er Jahren. Das hat zu tun mit der fordistischen Produktionsweise beziehungsweise der Etablierung der Konsumgesellschaft. Also das, nämlich genau das, um das nochmal kurz zu rekapitulieren, was Marx mit dem Fetischcharakter der Ware in Bezug auf die Produktion meint, jetzt gesellschaftlich insofern allgemein wird, als dass hier diese Idee von Warenfetischismus entsteht, die wir sie heute noch so alltagssprachlich haben. Ja, also Leute, die so ganz schicke Mode, Carhartt oder sonst was Hilfiger oder so tragen, das sind so Markenfetischisten oder so. Ne? Also es ist natürlich Unsinn, also das ist eine Struktur. Wir sind sozusagen dem Warenfetischismus ohnehin erlegen in der kapitalistischen Gesellschaft, aber eben, dass sich dieser Fetischcharakter der Ware, den Marx, wie gesagt, auf die Produktion beschränkt, dass sich der jetzt gesellschaftlich ausweitet und zu einem allgemeinen Bewusstsein wird, ist entscheidend für eben auch die Einbindung der Menschen in den kapitalistischen Markt als Konsumsphäre. Und dazu gehört eben ganz klar eine Massenkultur, die ihre eigene Formsprache zwar schon auch selbstständig entwickelt, der Film zum Beispiel als die erste innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft entstandene Kunstform, auch die Fotografie könnte man noch dazu nehmen, gleichzeitig aber auch im sehr großen Umfang in seiner Formsprache sich bezieht auf den Gesamtkanon oder das, was bisher dann kanonisiert wurde, der Kunstgeschichte. Nochmal Offenbach, ne? Also das mit einer Selbstverständlichkeit bis eigentlich in jeden Science-Fiction-Film heute und jede Liebesgeschichte zurückgegriffen wird auf so bestimmte Grundkonstellationen, die wir aus der Antike kennen, gehört mit dazu. Ja, noch so ein Beispiel, kennen auch alle, aber nur um deutlich zu machen, was für starke Konfigurationen eben auch so in einer Zeit sehr konzentriert entstehen. Steamboat Willie, Mickey Mouse ist auch im Tonfilm, auch im Spielfilm zu haben. Die Gründung des Bauhauses, was ich eben mit dem Design angedeutet habe, spielt natürlich auch da eine Rolle. Das Bauhausmanifest auf der Umschlagseite, diese von Feininger Kathedrale des Sozialismus, ganz viele Kirchen, ja, in welcher Form auch immer, Holzschnitte oder gemalt, gezeichnet, Kathedrale des Sozialismus. Und dann gibt es diesen berühmten Satz, mit dem Gropius dieses Bauhausmanifest anfängt: Der Endzweck aller bildnerischen Tätigkeit ist der Bau. Ja? Also wo man so ein bisschen nachvollziehen kann, was jetzt auch der Versuch bedeutet, sowas wie eine künstlerische Praxis, wie eine Ästhetisierung auf der Basis künstlerischer Produktion in den Lebensalltag reinzuziehen. Das, beim Bauhaus gestaltet sich das ja sehr ambivalent. Die erste Phase ist schon noch sehr expressionistisch und gar nicht so formal geprägt, wie man es dann erst in der zweiten Phase kennt, mit Stahlrohrstuhl und den anderen funktionalistischen Sachen. Nochmal ein kleiner Schritt zurück. Malevich ist ja jetzt hier 100 Jahre, ne, glaube ich, bin ich ganz sicher, 1913, Schwarze Quadrat. Ne, kann man sich jetzt fragen, ist das jetzt politisch oder nicht? Ist ganz klar politisch, aber in einer völlig anderen Weise reflektiert, als man jetzt heute zum Beispiel, würde ich mal vermuten, in diesem Kontext über die Politisierung spricht. Auch 1913 gibt es eine futuristische Oper, kubo-futuristische Oper, die aufgeführt wird. Sieg über die Sonne. Verschiedenste Künstlerinnen und Künstler sind da beteiligt. Auch nochmal ganz andere Ansprüche der Kunst. Ja, also Sieg über die Sonne, der Titel sagt das schon. Es gibt die Kraftmenschen, die dann über letztendlich nicht nur gesellschaftliche Zusammenhänge beherrschen, sondern auch die Natur vollständig beherrschen. Das sind Kostüme dazu. Das Ganze wurde einmalig aufgeführt hier im Lunapark. Also Lunaparks sind ja so Vergnügungsparks gewesen, die es zwischen Russland und Amerika überall gegeben hat. Auch in Berlin gab es einen sehr berühmten, über den Siegfried Krakauer schreibt. Vergnügungsparks, da ist man also hingegangen zum Saufen oder einfach so, keine Ahnung, sich irgendwelche Varieté-Sachen anzuhören. Und die haben da diese Oper aufgeführt, die sehr anstrengend ist, ohnehin, ja, mit einem verstimmten Klavier und ja, und die sind, das ist natürlich eine Katastrophe geworden, ja, fast von der Bühne geprügelt worden und das Ganze war halt sozusagen marktstrategisch ein Flop. Aber ist ja schon mal wichtig, dass überhaupt sowas als Ort gewählt wird, nicht? Also das heißt, auch eine Frage, die ja für uns wichtig ist, wir diskutieren das jetzt hier in so einem Rahmen, wo ich mal vermuten würde, Anzahl der Akademiker liegt so ungefähr bei 99,9%. Also das gibt ja andere Überlegungen, sowas wie Politisierung mit auch bestimmten gesellschaftlichen Bewegungen zu verzahnen. Ja, auch etwas, was alle kennen, wahrscheinlich die niemals zur Ausstellung gekommene Kloschüssel Pinkelbecken von Marcel Duchamp. Er selber in der Jury wird abgelehnt, weggestellt und vernichtet. Georges Grosz und John Hartfield, die Kunst ist tot, es lebe die neue Maschinenkunst Tatlins. Wer ist Tatlin? Turm der Dritten Internationale wird geplant, ist kein Stahl da, soll 500 Meter hoch werden, baut man erstmal aus Holz, versucht Leute, die auch nichts zum Essen haben, irgendwie zu überzeugen, dass es auch ganz gut wäre, an diesem Teil damit zu bauen. weil es ja eben der Turm der Dritten Nationale ist. Und jetzt die entscheidende Formulierung für unseren Kontext aus dem Kunstwerkaufsatz von Walter Benjamin 1936, das wird ja weitgehend geläufig sein. Er beendet diesen Aufsatz mit der, was ich hier kursiv habe und auch bei ihm kursiv ist, Formulierung, so steht es, um die Ästhetisierung der Politik, welche der Faschismus betreibt, der Kommunismus antwortet wie mit der Politisierung der Kunst. Ganze, ja? Und Fenster auf? Ja. Bin ich weiter verständlich, wenn ich rede und währenddessen die Rollos hochgehen? Ich warte doch mal, oder ich sage es vielleicht zweimal, weil das meines Erachtens ein ganz entscheidender Punkt ist in dieser auch heute noch eben nicht abreißenden Debatte um Politisierung der Kunst. Was meinte Walter Benjamin, wie kann man sowas umsetzen? Das Entscheidende ist ja, dass Benjamin nicht schreibt, eben eine Umkehrung, Faschismus betreibt die Ästhetisierung der Politik und man müsste jetzt eine Politisierung der Ästhetik haben als irgendeine Form von künstlerischer Strategie. Sondern, und so deute ich es, das, was der Faschismus in der französischen Übersetzung, die ja nicht von Benjamin ist, sind es die reaktionären Kräfte. Das, was der Faschismus an Ästhetisierung der Politik macht, ist sozusagen nicht umkehrbar, ist eine neue gesellschaftliche Situation, mit der man sich auseinanderzusetzen hat. Korrespondiert so ein bisschen mit dem Vorwort zu diesem Kunstwerkaufsatz, wo Benjamin sagt, er will Begriffe in die Kunstdiskussion einführen, die vom Faschismus nicht benutzt werden können. Jetzt kann man sich fragen, im nächsten Schritt, was heißt denn Ästhetisierung der Politik? Und 1936, und so wird es gemeinhin ja auch rezipiert, denkt man dann an Reichsparteitag und überhaupt eine bestimmte Inszenierung des Politischen selber, wie es die Nationalsozialisten betrieben haben. Benjamin selber bezieht sich da auf die italienischen Futuristen beziehungsweise dann auch auf den italienischen Faschismus. Kennt wahrscheinlich auch die prämierten 1936, 35 glaube ich sogar schon, in Frankreich prämierten Riefenstahl-Filme. Aber meines Erachtens, gerade so wie Benjamin eben auch diesen Aufsatz insgesamt anlegt oder was zumindest unabhängig, ob Benjamin das jetzt so gemeint hat oder nicht, eine Deutung ist, die für mich fruchtbar zu sein scheint, meint Ästhetisierung der Politik mehr, nämlich gleichzeitig eine Politisierung des gesamten Lebens. Das wiederum könnte man jetzt mit Marcuse argumentieren, der den denkwürdigen Satz geäußert hat, der Nationalsozialismus ist alles gewesen, außer ein totalitärer Staat. Ganz entscheidend, also bei Marcuse heißt es dann eigentlich sogar Entpolitisierung, meint aber eben eine Politisierung des gesamten gesellschaftlichen Lebens, nämlich dass das, was vorher in Trennung da war zwischen Staat und Gesellschaft, jetzt runterdelegiert wird bis zum Gauleiter beziehungsweise Nachbarn, der irgendwie dafür Sorge trägt, dass der andere Nachbar als Jude möglichst reibungslos abtransportiert wird. Also das ist ein Moment dieser Ästhetisierung der Politik, meine ich, natürlich bezogen jetzt auf den Faschismus respektive Nationalsozialismus in Ästhetisierung als auch eine Form von Terrorisierung des Alltagslebens. Aber gleichzeitig darf man ja auch nicht vergessen, es gibt ja mittlerweile eine ganze Reihe von Forschungen dazu, dass auch der Faschismus, der italienische ohnehin, aber auch der Nationalsozialismus sehr progressiv waren, gerade in der Ausgestaltung des Alltagslebens. Nicht? Also was dazugehört, ich hoffe, dass ich jetzt ein Bild habe ich ja, also der Kraft durch Freudewagen damals ja noch gehört dazu. Also das ist modernstes Design, das setzt sozusagen dem Ford T1, den wir oben sehen, der ja maßgeblich ist für das, was dann die fordistische Produktionsweise genannt wird, weil der am Fließband hergestellt wird, einer bestimmten Art des Fließbandes. Der KDF-Wagen setzt dem also ja auch nochmal designmäßig, gestaltungsmäßig absolut ein obendrauf. Hier natürlich jetzt nochmal die andere Version der Deutung, dass es unmittelbar um eine Inszenierung der Politik geht als Ästhetisierung. Es gibt ja von Benjamin diese Äußerung auch relativ zum Schluss im Kunstwerkaufsatz, wo er sagt, die Massen haben ein Recht auf Veränderung der Eigentumsverhältnisse. Der Faschismus gibt ihnen einen Ausdruck. Und natürlich ist das wiederum offenbar bezogen auf sowas wie Krieg oder eben Massenaufmärsche. Ja? Also, aber von der Logik, die da drin steckt, ist es was sehr Entscheidendes, meine ich, für die Konstitution der modernen Gesellschaft, auch der postfaschistischen oder nicht-faschistischen demokratischen Gesellschaft. Also die Massen haben ein Recht auf Veränderung der Eigentumsverhältnisse, kurzum, Menschen haben ein Recht darauf, dass sie unter Bedingungen leben, in denen sie sich auch als Menschen entfalten können. Was aber stattdessen passiert ist, dass in einer bestimmten gesellschaftlichen Konfiguration, in dem Fall Masse, man gewissermaßen die Möglichkeit der Repräsentation bekommt, ohne dass dadurch irgendein gesellschaftliches Verhältnis geändert wird, sondern stattdessen genau das Gegenteil passiert, diese gesellschaftlichen Verhältnisse sich überhaupt erst verfestigen dadurch. Ja, also wenn ich als Masse mir auch bewusst bin, dass ich jetzt Masse bin, will ich von meinem Recht auf Veränderung der Eigentumsverhältnisse auch nichts mehr wissen. Die Frage ist jetzt, braucht man dafür einen faschistischen Apparat, der zum Beispiel die Masse auch in dieser Form organisiert, oder gilt das etwa auch für, und das wäre die These, die jetzt auch so ein bisschen kommt, gilt das eben auch für die Inszenierung der Masse in demokratischen Zeiten als Öffentlichkeit, als Konsumenten, als mündige Bürger, Kulturinteressierte, Kunstinteressierte und so weiter. Hier nochmal zwei Bilder. Weltausstellung 39 oder 37, bin jetzt unsicher. Der sowjetische Pavillon und der deutsche, die sich direkt gegenüberstanden. Picasso, Guernica, das sehen wir später nochmal. Adorno, Horkheimer, dann schon Anfang der 40er Jahre, Ende der 30er noch in New York, dann in Los Angeles, selber Angestellte der Filmindustrie zum Teil, die sie dann als Gegenstand nehmen für ihre Kulturindustrie-These. Da es ja noch einen Vortrag zur Kulturindustrie gibt, will ich es mal alles hier ein bisschen kürzer fassen, nur meine These dazu reingebracht, während ich sagen würde, dass jetzt bis zur Kulturindustrie die Kultur, also das, was man so die kulturelle Selbstverortung im Gesellschaftlichen nennt, geprägt ist dadurch, die Kulturindustrie selber ist dadurch geprägt, gekennzeichnet, dass alle Kultur zur Ware wird. Ja? Also unter dem Vorzeichen kann man zum Beispiel auch noch diskutieren, wie etwa Adorno dann die autonome Kunst weiterhin gegen die Kulturindustrie verteidigt oder dass irgendwo noch Nischen gibt, wo nicht die Kulturindustrie ist und so weiter. Halte ich für falsch. Alles ist Kulturindustrie, aber nicht, weil dadurch alles schlecht und mies wird, sondern weil es eine Struktur ist. Aber eben, diese Struktur besteht darin, dass alle Kultur zur Ware wird, was erstmal heißt, dass alles kommodifizierbar ist. Also, dass es keine Grenzen gibt an den Dingen, die irgendwie sagen, die wahre Schallplatte geht bei einer Beatles-Platte durch und durch, aber wenn Beethoven in diese Rille eingraviert ist, dann gibt's auf einmal, sobald die ersten drei Takte von der fünften kommen, ist auf einmal die Kommodifizierung vorbei. Das ist totaler Unsinn. Also das ist sehr entscheidend, dass es überhaupt auch sowas wie dann ab 1948 die Langspielplatte gibt, oder eben vorher gibt's ja auch schon Schellackplatten und so weiter. Also dass auch ein Markt entsteht, in dem die jetzt buchstäblich gesehen oder bildlich gesehen die Warenform sich insofern auch verselbstständigt, dass sie quasi ein Container wird für die Kunst. Das erste Beispiel, was Adorno und Horkheimer im Kulturindustrie-Kapitel erwähnen, ist genau sowas, nämlich Architektur, interessanterweise, die unter anderem Reihenhaussiedlung, wie man sie in den Suburbs kennt, die sich bis dahin in den USA herausgebildet haben. Wenn man so will, auch die amerikanische Variante der Ästhetisierung der Politik. Ja, viel zu klein, um die Wichtigkeit deutlich zu machen. So, wichtige Zäsur. Auch natürlich für die Frage der Politisierung von Kunst. Aber, als wenn das alles nicht passiert wäre, was macht übrigens... Ja? Nee, das? Das ist aus Dachau, wo die Bevölkerung gezwungen wurde, sich das Konzentrationslager anzusehen. Also sozusagen noch in der Frühphase der auch damals schon gängigen Meinung, das haben wir ja alles nicht gewusst. Das ist aus dem, man sieht es an der Seitenzahl so ein bisschen, relativ zum Schluss aus der negativen Dialektik, was ja Adornos philosophisches Hauptwerk ist von 1966. Wie so immer bei Adorno die lapidaren Sätze, die man eigentlich auf Anhieb versteht, im Gegensatz zu den Sätzen, die dann so über vier Seiten gehen, haben es aber eigentlich in sich, weil das, also alleine dieser Satz sämtlichen Deutungen widerspricht, Adorno sei ein Kulturpessimist oder Kulturkritiker oder sonst wie Miesepeter gewesen, eben ja sehr entscheidend in dieser Wendung des sozusagen durch Auschwitz auch etwas passiert ist, was nicht ohne weiteres Kritik möglich macht an dem. Und Müll ist natürlich jetzt kein philosophischer Begriff. Ja? Also da steht jetzt nicht, alle Kultur ist ungeistig oder unkünstlerisch oder ästhetisch wertlos oder sowas, sondern da steht Müll. Ja? Und Müll ist in der Regel das, was zumindest bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gerade ein Thema der Philosophie oder der geistigen Betrachtung war. Und wenn das sozusagen jetzt eine Qualität wird, sowohl der Kultur wie auch der Kritik, dann ist es natürlich schwer, da überhaupt noch was anzusetzen. Es gibt da ähnliche kurze Formulierungen von Adorno, auch aus den Minima Moralia. Man wartet auf den Wiederaufbau der Kultur. 6 Millionen Juden sind ermordet worden. Worauf wartet man eigentlich noch? Also und eben auch ganz klar die Ansage ist, Kultur ist nicht das, was Gesellschaft ändert. Ja, also es ist nicht so, dass wenn man jetzt eine bessere Kultur hat, irgendwie Menschen besser werden. Und es ist ja auch bekannt, also ob, bis dahin, dass eben Leute ja auch unter Zwang selbst aufführen mussten, Beethoven und die anderen dann in die Gaskammern gegangen sind. Aber eben sehr entscheidend, dass, wenn ich das noch kurz dazu sagen darf, dass so ein Satz ja auch nicht steht in so einer Sammlung von Adornos Ansichten über Kultur und Gesellschaft, sondern eben in einem philosophischen Buch steht. Da geht es letztendlich um die Frage des Materialismus. Und Metaphysik, also das Verhältnis von Metaphysik und Materialismus, und dieser Satz ist unweit von dieser, von dem berühmten kategorischen Imperativ, den Adorno formuliert. Hitler hat, genaue Formulierung kenne ich jetzt nicht mehr, den Menschen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen, dass Auschwitz sich nicht wiederholt und nichts Ähnliches passiert. Ist halt auch ähnlich gewendet und zynisch gesagt klug wie dieser Satz jetzt, wenn ich das kurz nebenbei erläutern darf. Der kategorische Imperativ ist ja erstmal eine Figur von Kant in verschiedenen Fassungen. Eine Fassung ist, handle so, dass die Maxime deines Handelns jederzeit zum allgemeinen Gesetz werden könnte. Dann gibt es von Marx diesen kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzustürzen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes und so weiter Wesen ist. Und das sind, bei Kant begründet sich das eben aus der Vernunftkritik selber. Bei Marx begründet das sich aus den gesellschaftlichen Verhältnissen beziehungsweise letztendlich aus dem Modus der Kritik. Das ist ja eine Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, wo es eben aus, es steht im selben, der Absatz endet mit diesem kategorischen Imperativ, fängt an mit diesem anderen berühmten Satz, die Waffe der Kritik kann die Kritik der Waffen nicht ersetzen, sie wird aber auch zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Also es steht sozusagen in der Konfiguration von politischen Bewegungen. Und jetzt kommt Adorno und sagt nicht, oh, ich habe mir Philosophisches Neues überlegt, sondern sagt, nein, was völlig Unphilosophisches zwingt uns zu diesem philosophischen kategorischen Imperativ, der dann eigentlich auch nicht mehr philosophisch ist. Kein Gegenstand von Seminaren oder Hausarbeiten oder Doktorarbeiten. Hitler, ja, also als Synonym für nationalsozialistischen oder überhaupt Terror in der Welt. Und so ist, meine ich, auch das zu lesen. Also was natürlich ein Problem mit sich bringt, weil in diesem Satz alle Kultur nach Auschwitz samt der dringlichen Kritik daran ist Müll, steckt eben ja auch drin, man kommt da auch wirklich nicht theoretisch weiter. Ja, es ist auch eben, wenn man es auf die Kultur, auf die Kunst bezieht, ist es jetzt nicht so ein, es ist eigentlich absurd, jetzt mich so einzuladen mit der Idee, oder weiß jemand so ganz viel, oder andere einzuladen. Nicht? Eigentlich könnte man ja sagen, gut, also was in der Welt falsch läuft, da braucht man keine Theorie und da braucht man auch keine Künstlerinnen und Künstler, die da irgendwas zu machen, das weiß man. Ja? Und gleichzeitig hat, interessanterweise bildet sich ja aber ab dem Zeitpunkt, also ab Zweiter Weltkrieg, 50er Jahre, 60er Jahre, folgende, genau sowas heraus, nämlich sozusagen eine akademisch-universitär verankerte Expertenkultur, die solche Fragen behandelt und die auch eben die Experten bereitstellt, die in letzter Instanz sagen dürfen, hier haben wir es mit politischer Kunst zu tun. Hier bin ich Kurator, hier habe ich das sogar auch mittlerweile als Studiengang gelernt, hier kann ich eben was machen und bin auch als Kurator selber schon Künstler, das heißt, ich habe eine immanente Mitlegitimation, dass ich auch quasi als Wissenschaftler und auch als Künstlerfigur genau weiß, was ich hier tue, wenn ich jetzt von Politik rede und so weiter, kommen wir aber gleich noch zu. Also was machen Künstler zu der Zeit? Brauchen auch Geld, kriegen aber nicht viel. Das hier ist Duchamp nochmal, der ein Schaufenster gestaltet hat für ein Buch von Gott, Breton, was da verkauft wird. Und zwar sieht man das hier, das ist das mit der Flasche. Der Schluss von dem Kulturindustrie-Kapitel, die intimsten Reaktionen der Menschen sind ihnen selbst gegenüber so vollkommen verdinglicht, dass die Idee des ihnen Eigentümlichen nur in äußerster Abstraktheit noch fortbesteht. Personality bedeutet ihnen kaum mehr als etwas anderes als blendend weiße Zähne und so weiter, der Triumph der Reklame. Blendenweiße Zähne haben wir hier. Die Dialektik der Aufklärung erscheint ja 1944 in so einer Kleinauflage, dann 1947 offiziell auch in einer Kleinauflage in Amsterdam. Im selben Jahr macht ein Künstler in Großbritannien, Edoardo Paolozzi, eine Unmenge an Collagen, die nennt er Bankcollagen, das setzt er auch noch fort. Und aus dem Jahr 1947 ist diese Collage, I was a rich man's plaything, so in diesem US-Briefformat. Paolozzi gehört damals noch zu einer Künstlergruppe, die nennt sich Independent Group. Mit diesem Bild wird er, weil es aber erst später ausgestellt wird, auch erst später berühmt, zu demjenigen, der als erster das Wort Pop in den Kunstkontext bringt. Diese dann mittlerweile aufgelöste Independent Group macht 1956 eine Ausstellung, This is Tomorrow. Zu dieser Ausstellung gibt es verschiedene Poster. Eins der gezeigten Poster ist dieses von Richard Hamilton. Das gilt dann kanonisiert als offiziell erste künstlerische Arbeit mit dem Wort Pop. Gibt einen großen Streit, wer es denn letztendlich in den Kunstdiskurs gebracht hat. Und als was, ob das jetzt eben hier, wie es zu sehen ist, eine Markenbezeichnung ist für diesen Lolli, der als Tennisschläger fungieren soll, oder ob es wirklich die Abkürzung für populär ist. Hier haben wir nochmal das Bild, was ich vorhin gezeigt habe. Der einzige Blick aus dem Fenster ist der einzige Blick in die Vergangenheit. Ansonsten lebt man in diesem Wohnzimmer. Und das ist politische Kunst insofern, weil da ein Bruch passiert ist, der heute gar nicht mehr so selbstverständlich ist, der aber gleichzeitig sehr konstitutiv ist für die Pop-Art. Bis dahin war eigentlich bürgerliche Kunst immer nationale Kunst, also die in irgendeiner Weise immer eine Anbindung an die Idee der Nation hatte, was auch sehr wichtig war und durchaus auch seine emanzipatorischen Gehalte hatte für die Idee der bürgerlichen Gesellschaft. Jetzt gab es ist ja bekannt, gerade London ist verwüstet worden von deutschen Wehrmachtsbombern. Auch die Frage, wie kann man nach 45 unter diesen Bedingungen anknüpfen an eine neue Idee von britischer Kultur, die natürlich auch unter den veränderten Bedingungen des britischen Empires, die Kolonien werden langsam selbstständig und so weiter, irgendwie versuchen, das ja, greifen zu können, was man denn so Britishness nennen könnte. Und diese Independent Group hieß auch deshalb Independent Group, weil sie sich genau davon unabhängig machen wollte und eben keine nationale Kunst liefern wollte. Die Idee war, wenn man heute Kunst macht, kann man nur noch zwei Dinge machen, nämlich A, international vorgehen, ohne nationalen Bezug, und B, sich das zum Vorbild zu nehmen, was eben international in der Kunst ist, und das ist die US-amerikanische Massenkultur. Also nochmal eine Idee, eine positive Idee des Amerikanismus, aber eben nicht in Bezug auf die Nation Amerika, sondern in Bezug auf gerade eine indifferent bleibende Alltagskultur respektive Massenkultur. Diese Collagen, genauso wie die jetzt hier von Richard Hamilton, wie die von Eduardo Paolozzi, sind ausschließlich aus US-amerikanischem Magazinmaterial gemacht. Ja, kleine Anekdote am Rand. Robbie the Robot kennt man von diesem Film. Forbidden Planet, der erste Film mit Leslie Nielsen. Das ist natürlich fake, also der Roboter ist tatsächlich nur so groß. Aber da hat man gedacht, King Kong war beliebt, machen wir mal so ein Plakat. Und Robbie the Robot hat die Eröffnungsrede gehalten bei der Ausstellung This is Tomorrow. Und die musste dann aber abgebrochen werden, weil Robbie the Robot ein Mensch natürlich war, der einen Kreislaufzusammenbruch bekommen hat. Und so ist es denn, wenn man lustige Sachen in der Kunst macht manchmal. So, und dann gab es kurze Zeit später, das kriegt man auch relativ schnell im Internet raus, ist aber sehr maßgeblich eben angeblich, da gibt es dann auch einen Streit, ob dieser Brief jemals abgeschickt wurde oder angekommen ist oder wie auch immer, von diesem Richard Hamilton, der diese Collage eben gezeigt gemacht hat, an ein Architektenpärchen, die auch bei dieser Independent Group waren, Allison und Peter Smithson, mit dieser Definition von Pop Art. Wo man eben auch schon merkt, wir haben jetzt eine völlig neue, ne, nochmal, was ich von Benjamin kurz zitiert habe. Er will Begriffe in den Kunstkontext einführen, die vom Faschismus nicht gebraucht werden können. Als eine Idee, Schlusssatz, Politisierung der Kunst, eben auch als Politisierung der Theorie. Und jetzt, ohne eigentlich so einen offensiv politischen Begriff zu haben, im Sinne von, oh, jetzt wollen wir die Welt revolutionieren oder Sozialismus machen, sondern einfach nur, wir wollen keine, nicht mehr anschließen an die bürgerliche Gesellschaft, wie sie bisher da war, wir wollen jetzt anschließen an, was euphorisch durchaus auch sozial gedacht war, an das, dieses Amerika, was irgendwie doch eine bessere Form des, der kapitalistischen Gesellschaft zu sein scheint als europäische Gesellschaften zu dem Zeitpunkt. Und unter diesem Vorzeichen führt eben Richard Hamilton genau diese Begriffe ein. Die kann man andere Dokumente lesen zu der Zeit, auch von den Smithsons, sehr interessante Texte. Einer heißt zum Beispiel Now we collect ads, also jetzt sammeln wir Werbung als Vorlage für unsere Kunst. Architekten, ja? Brutalisten. Wenn ihr den Film kennt, Clockwork Orange, da gibt es diese Szene, also da, wo sie wohnen, diese Häuser. Ne, das ist Brutalismus und ich weiß nicht, ob das sogar Entwürfe sind von den Smithsons. Das Barbican in London, dieses Riesengebäudekomplex, sowas in der Art. Also das heißt, auch hier wieder so ein Zugriff auf eigentlich dieses Avantgarde-Konzept, aber jetzt unter veränderten Bedingungen, nämlich eigentlich ein sehr affirmativer Zugriff auf das, was dann kurze Zeit später die Überflussgesellschaft heißt. Gleichzeitig bei aller Vorliebe fürs Amerikanische ist das von den Pop-Art-Leuten, den britischen Pop-Art-Leuten, auch eine ganz klare Abgrenzung gewesen, eben von der Fortsetzung dieser eben dann doch eher klassischen Idee des Genie-Künstlers, wie sie ganz stark war in Amerika über Jackson Pollock, ja, diese Drip-Paintings, kann jeder, ist richtig, ist aber auch falsch. Es kann nur Jackson Pollock. Ja? Es ist, weil es eine bestimmte Idee ist von abstrakter Expressionismus, also eben von Expressivität, wo gleichzeitig ein Künstlerverständnis rückgekoppelt ist an die künstlerische Produktion. Is he the greatest living painter in the United States? Sowas im Life Magazine. Also in Zeitschriften, die heute vergleichbar sind, ja, vielleicht dem Stern oder so. Live gibt's ja, glaube ich, nicht mehr. Also das heißt, auch sowas hatte durchaus noch gesellschaftliche große Relevanz. Dann kommt das, was eigentlich als Pop-Art kanonisiert ist, ins Spiel, hauptsächlich über Andy Warhol, aber auch viele andere amerikanische Künstler. Bei Warhol eben entscheidend, achso genau, das hatte ich nicht zu Ende geführt, Kulturindustrie, alle Kultur wird zur Ware. Und jetzt könnte man genau das umdrehen, was charakterisiert Pop als Fortsetzung der Kulturindustrie. Die Ware selber wird affirmativ, offensiv zur Kultur erklärt. Ja, also man verheimlicht sozusagen nicht mehr den wahren Charakter und sagt, naja, das, keine Ahnung, hier, das kostet auch so und so viel, aber nee, ist aber trotzdem gute Kunst und so und davon ganz abhängig, ja, und der Marken sozusagen. Man hat genau das, was diese Dinge als Ware, als Tauschwerte auf dem Markt bedeuten, zu Kriterien, die sie letztendlich als Kunstwerk qualifizieren. Und ganz entscheidend ist ja, dass, um kurz den Unterschied klar zu machen zwischen dieser britischen Pop-Art und dem, was Andy Warhol macht, bei dieser This is Tomorrow Ausstellung war es eben nicht so, dass man Massenkultur genommen hat und die ausstellen wollte, sondern man wollte in den Ausstellungsräumen quasi Massenkultur als lebbare Massenkultur zeigen. Andy Warhol macht es aber so, dass er die Ware nimmt und sie eben zum Kunstwerk erhebt. Also bei den Independent-Leuten war es nicht so, dass sie gesagt haben, hier steht jetzt eine Musicbox und das ist Kunst, sondern das ist neu, das ist eine Musicbox und die steht hier. Weil, wenn über Kunst reden, ist Quatsch. Wir reden jetzt über die Musicbox. Und Andy Warhol ist eben derjenige, der sagt, wir haben jetzt hier diese Soap-Pads-Packung und die stelle ich eben ins Museum. Und damit ist das aber, also bleibt es ja eben Verpackung, aber als Kunstwerk. Und das ist sehr entscheidend für diese, meine ich, für diese Idee, die dann den Pop kennzeichnet, dass die Ware selber zur Kultur erhoben wird. Und dann natürlich das Lustige, dass es bei Warhol diese schöne Rückkopplung gibt. Hier oben macht er selber ein Schaufenster. Hier ist er als von sich selbst oder in so seiner Manier gestalteter Künstler im Schaufenster zu sehen. Hier sind denn seine Kunstwerke völlig entkontextualisiert und eben ja auch nicht so, wie es korrekt ist, so angeordnet, sondern so zusammengewürfelt im Schaufenster als Dekoration. Und hier, das kann man leider nicht gut lesen, das ist aber den Lüneburg, Intersport, ne? Da steht denn hier Andy Warhol. Ja? Also damit man sozusagen noch mitkriegt, dass es sich hierbei um Kunst handelt, die aber verschaltet ist mit dieser Werbeaktion, wo es gleichzeitig darum geht, das kann man hier so ein bisschen sehen, da werden dann Unterhosen verkauft, auf denen Bananen drauf sind und sonstiger Firlefanz, der auch irgendwas mit der Ikonografie von Andy Warhol zu tun hat. Das ist die Phase, wo dieser Danto, von dem ich vorhin gesprochen habe, jetzt sagen würde, jetzt gibt es einen totalen Bruch, nämlich ab den 1960er Jahren. Auf einmal kann jedes Ding Kunst sein und es gibt eigentlich keine Qualifizierung mehr, die eindeutig macht, was Kunst von Nichtkunst unterscheidet. Es sind bestimmte diskursive Strategien, die dann da entscheidend werden könnten. Nur eine nebensächliche Illustration dazu. Franklin Rosamond, ein Surrealist der Chicago Group, schreibt an Herbert Marcuse einen Brief, wo er selber noch ein bisschen rummalt auf dem Umschlag. Und könnte man diskutieren, ganz kurz nur nebenbei, ist auch angesprochen in anderen Vorträgen. Marcuse gehört ja zu denjenigen, die ganz vehement sagen, die Kunst nicht abschaffen. Ja? Auch in der sozialistischen, in der befreiten, wie auch immer besseren Gesellschaft gibt es eine Notwendigkeit der Kunst. Gleichwohl für politische Bewegung, für eine Form von Politisierung, von Bewegung bleibt die These der Abschaffung der Kunst virulent. In derselben Zeit, wo etwa die Situationisten Anfang der 60er Jahre ganz klar sagen, Kunst, jetzt geht es nicht mehr um Kunst. Ja? So, es ist die Massenkultur dabei, nach einer These von Caspar Maase, die ich plausibel finde, eigentlich unterzugehen und zeichnet sich ja auch ohnehin langsam ab, dass diese klare Engstellung, Gegenüberstellung, Konfrontationsstellung zwischen E und U, Hochkultur und Massenkultur, nicht wirklich aufrecht zu erhalten ist. Es gibt Kunstformen, bei denen das scheinbar besser funktioniert oder zumindest noch länger und nachhaltiger funktioniert, wenn auch mit einigen Konsequenzen. Also während es mittlerweile eigentlich bei allen größeren Galerien üblich ist, wenn die so Sachen ausstellen, die ganz klar doch noch irgendwie in den Hochkunstbereich fallen, dann spielt gerne mal eine Punkband oder also tritt zumindest irgendeine Form von Musikgruppe auf, bei der gleichzeitig ein aus der Hochkultur kommender Musiker sagen würde, das ist keine Musik. Ja, also gerade in dem Bereich der Musik hält sich diese Idee, es bröckelt jetzt so langsam denn doch, aber hat sich so eigentlich bis in die 90er Jahre ganz klar diese Idee gehalten, alles was in irgendeiner Form Vorzeichen Pop populär hat, ist eigentlich aus musikästhetischen Gesichtspunkten nicht wirklich ernst zu nehmen. Und auch viele, die sehr explizit an Adorno und Ähnliches anschließen, würden das auch immer noch so verteidigen. Mit natürlich der Konsequenz, dass das, was so in der gegenwärtigen Kunstmusik passiert, absolut Nischenexistenz hat. Ne? Also kann man ja selber mal überprüfen, wie viele Gegenwartskomponisten und Komponistinnen man so kennt, die in diesen Bereich fallen würden. Ja, Mai 68, Vivienne Westwood und ihre Sexboutique, Hausband Sex Pistols, Ende der 70er, jetzt gibt es so einen kleinen Bogen, Dallas, Familienglück und hier auch Familienglück, ein paar Jahrzehnte später. Blumfeld. Habt ihr am Sonnabend DSDS gesehen? Ja, das, ihr lacht, aber das ist der Ort, an dem eigentlich absolut konkret verhandelt wird, was hier zur Disposition steht. Das Prinzip ist klar, das Casting, Leute, die halt irgendwas singen müssen, alle ganz tolle Stimmen. Und die haben ja meistens Songs, die so aus diesem Gesamtrepertoire von so irgendeinem gut produzierten, für mich ununterscheidbaren irgendwas kommen, so zwischen Justin Timberlake und Justin Timberland oder irgendwie so. Und dann kam eine Frau, die auch die ganze Zeit schon so gutiert wird als eine, die wirklich besonders gut singen kann. Die hat auch eine gute Stimme, ansonsten leider eine sehr farblose Person. Und die fing an zu singen. Thema war, die sind jetzt so weit, nur noch so wenig Kandidaten, dass die zwei Stücke singen müssen. Thema war Deutsch-Englisch, ein deutsches Stück, ein englisches Stück. Und die singt 1000 Tränen tief. Und interessanterweise kannte niemand der vier in der Jury Sitzenden, also es sind ja zwei von Tokyo Hotel, dieser eine, wo ich den Namen immer vergesse und den ich noch nie gesehen habe, und Dieter Bohlen, kannte das niemand. Ja, also das haben die auch gesagt, also auch so nicht als, oh, da muss ich eingestehen, das kenne ich, sondern so ganz offensiv, das habe ich noch nie gehört und toll gesungen und so weiter. Und also zu gönnen, dass da mindestens eine Person von denen ja ordentlich Tantiemen bekommen wird, von Blumfeld, aber eben schon interessant ist, wenn man sich nochmal erinnert, was für Diskussionen das gegeben hat, gerade um diese Platte von Blumfeld Ende der 90er Jahre, jetzt machen die Schlagermusik und so weiter, was, mit welcher Selbstverständlichkeit sowas jetzt auch in den offiziellen Kultursektor gerutscht ist. Damals aber noch alles in dem Versuch, wie gesagt, alles kann jetzt irgendwie Kunst sein, trotzdem noch Sinn reinzubringen, das, was die politischen Ansprüche sind, auch symbolisch zu verorten. Bei Blumfeld in sehr kleinen Details und Nebensächlichkeiten von Jochen Diestelmeier selber in der Regie gemacht, zu 1000 Tränen tief das Video, in dem auch ja übrigens neulich beim Dschungelcamp dabei gewesen Helmut Berger mitspielte. Und dann gibt es so eine Szene, wo im Kleiderschrank eine Hand Klamotten sortiert. Das ist dann angeblich die Hand von Roberto Ort. Das ist derjenige, der in Hamburg diese Galerie Isotop mitgegründet hat und das erste wichtige Buch über die Situationisten, Phantom Avantgarde, geschrieben hat und so weiter. Also so ein bisschen Klüngelwirtschaft. Und was auch mit zur Klüngelwirtschaft gehört, damals, wie gesagt, Ende der 80er Jahre noch ein unbekannter Künstler, sehen wir plötzlich im Hintergrund, und das ist natürlich wohl platziert, ein Bild von Daniel Richter, mittlerweile einer der höchst bezahlten deutschen Gegenwartskünstler, nicht verwandt mit Gerhard Richter, aber ungefähr so marktmäßig in derselben Marge unterwegs. Daniel Richter kennen einige, wenn sie ihn nicht ohnehin als Künstler kennen, mit sehr großformatigen Bildern als Covergestalter von der Band Die Goldenen Zitronen. Das ist die Vorlage für die Lenin-Platte von den Goldenen Zitronen. Ja, die Größe ist jetzt nicht ersichtlich, ist ein sehr großes Bild von Daniel Richter als sozusagen Versuch, auch politische Themen in den Ausstellungs- und musealen Betrieb reinzubringen. Der hat ja mittlerweile seine Retrospektiven. Thematisierung des Barmbeker Aufstands von 1923, Barmbeken Stadtteil in Hamburg, wo Ernst Thälmann auch wohnte und also über Tage man wartete auf die Truppen aus der Sowjetunion, die kamen aber nicht. Und der hat ja oft so Doppelthemen. Ja? Also man könnte auch denken, das ist einfach ein Thema, wo so irgendwie Jugendliche an irgendeinem Bahnsteig, Bahnuntergang sich aufhalten. Ne? Da hat er Doppelthemen. Ist das jetzt eine Ruderboot oder sind es Flüchtlinge, die im Mittelmeer schwimmen und so weiter. Aber eben sehr explizit, ganz wichtig für Daniel Richter, der redet über seine Kunst. Ne? Die meisten Texte in den Katalogen schreibt er selber, die Kataloge gestaltet er selber. Also er ist sozusagen gleichzeitig die Instanz, die als Künstler auch seine Kunst erklärt. Und eben auch ein sehr wichtiger, eine sehr wichtige Person innerhalb der Linken, gewesen, vielleicht immer noch für einige und mittlerweile auch so im allgemeinen Kunstbetrieb verhandelt. Vorläufer oder eine Bezugsgröße, um auch da die Abgrenzung von Gerhard Richter nochmal klar zu machen, ist etwa jemand wie Kippenberger, Martin Kippenberger. Man kann das nur so ganz schlecht lesen, hier mit Farbe raufgeschmiert, nieder mit der Bourgeoisie. Auch ein großformatiges Bild zum Thema, wie in den 80er, 90er Jahren noch mit Politisierung umgegangen werden konnte, in einem Betrieb, Kunstbetrieb, der natürlich, was diesen Anspruch der Politisierung angeht, noch nicht so gefestigt war. Also es war noch nicht klar, dass das Thema Politik gewissermaßen auch Publikumsmengen in die Museen, in die Biennalen und Triennalen bringt. Kollege, Freund, mal Hintergrundfigur, mal Vordergrundfigur, neben und mit Daniel Richter, Jonathan Mese. Während Daniel Richter immer noch die Figur darstellt, die eben seine Kunst selber erklärt, mit dem Anspruch der sozusagen rationalen Selbstverortung, ist es bei Mese ja das Künstlergenie, was seinem Irrationalismus völlig freien Lauf lässt. Solche Pimmelbilder sind nicht unbekannt in der Kunstgeschichte. Im Surrealismus sind sie ganz stark zu finden bei, Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, dänischer Surrealist, ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls habe ich hier noch eine dieser Bankcollagen, wo ich die andere vorhin gezeigt habe, von Paolozzi. Also das ist an sich jetzt nichts Bahnbrechendes, aber es ist eben doch alles in sehr großer Werf gemacht. Und das ist hier aus seiner Surkamp-Publikation, also links Jonathan Mese und so ein dicker Schinken, Texte zur Diktatur der Kunst, also das sind ja so seine Themen, ne? Abschaffung der Demokratie, er ist eine Ameise der Kunst und so weiter. Ich kann es jetzt vielleicht nachher nochmal so zum Nachlesen raufbringen. Ich wollte eigentlich noch zeigen, als Illustration, falls ihr es nicht mitbekommen habt, es gab diese eine im Vorwege der Documenta, Veranstaltung mit Jonathan Mese, wo ein Student nach vorne geprescht ist und Mese so ein Glas vom Tisch gefegt hat. Ja? Und Mese dann so ein bisschen hilflos, aber sich dann ganz schnell in seiner Rhetorik wieder gefangen hat, das Glas kann nichts dafür und so weiter. Was sehr interessant war, es war so ein Spiegelgespräch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass es eben auf ganzer Linie so eine Ohnmacht war. Ja? Also eben auch diese Aktion, Mese anzugreifen, sozusagen völlig ins Leere lief und auch keinen Rückhalt hatte im Publikum, was auch nochmal deutlich macht, wenn man eben die Frage der Politisierung diskutiert, auf welchen Ebenen das überhaupt diskutiert wird. Nicht? Also diskutiert man das, wenn jetzt hier Imdorf zitiert ist in der Sprechblase auf dem Veranstaltungsprogramm, diskutiert man das als Künstler in direkter Auseinandersetzung mit seinem Werk, was aber Imdorf auch alles andere als konsequent war, oder diskutiert man das eben auf Veranstaltungen, sind diese Veranstaltungen, bin ich auch jetzt angreifbar, zum Beispiel mit dem, was ich hier sage. Meine kleine Materialsammlung hier zu Ende gebracht, links Sarah Lucas mit einer Toilette, rechts nochmal Marcel Duchamp mit dem Pissoir. Ich meine, dass dieses Buch vom Taschenverlag letztendlich dieses Kunstwerk überhaupt so berühmt gemacht hat, dass wir das alle, auch wenn wir relativ wenig vielleicht wissen von der Kunst der letzten 100, 150 Jahre, dass alle das irgendwie doch schon mal so erinnern können als Kunstwerk. Ohnehin natürlich die Bedeutung des Internets, also auch ich schuster hier so eine Präsentation relativ schnell zusammen. Kommen wir nochmal ganz kurz in so einem Schlenker zum Bereich Design und der Frage, wie weit eine Ästhetisierung des Alltags nicht ohnehin auch eine Frage von Politisierung der Kunst aushebelt. Fischli und Weiß mit ihrer Modeschau. Dann nochmal zwei Inszenierungen von Mode, einmal aus einer dänischen Zeitung und einmal eine Dieselwerbekampagne. Hier in dieser dänischen Zeitung Revolutionsmode ging es um die RAF. Hier geht es um mehr grüne Verkehrsampeln. Und auch nochmal eine Inszenierung der Mode, die dann auftauchte im EasyJet-Magazin. Ist dann relativ schnell aus den Flugzeugen entfernt worden, dieses Bordmagazin. Aber ist schon interessant, wie überhaupt inszeniert wird. Ne? Also während so klar ist, dass sozusagen, wenn man so offensiv an so Radical Chic anschließen will, dann darf es auch ruhig mal ein bisschen lauter sein von der Geste. Und ja, hier bietet sich dann an, so ein bisschen so modernistisch, grazil, lässig, aber zurückhaltend. Ne? Ist ja, und das taucht ja immer wieder auf. Also es gibt, glaube ich, auch noch mit Xavier Naidoo irgendwie so Aktion Mensch oder sowas miteinander als Kulisse, die dieses sogenannte Mahnmal. Und ansonsten ist das, glaube ich, auch am Anfang gerne für Skateboarder genutzt worden. Ja, auch das ist Kunst, ne? Malen nach Zahlen, jeder kann malen. Hier nochmal eine andere Preisklasse, aber auch handgemalt. Auch das gehört ja ganz wesentlich zu den Veränderungen dazu, wenn man über Kunst redet, auch Politisierung von Kunst, also wie viel Fachkenntnis gibt es. Ich kenne das aus meinen Seminaren, so dass ich eigentlich bis zum Semesterende, also letztendlich über das ganze Studium, die Meinung durchhält, ist auch alles subjektiv, entscheidet doch jeder für sich. Wird natürlich auch in sehr ambivalenter Weise vermittelt durch den Schulunterricht. Ja, also man nimmt sich Kunst als Vorlage und malt dann irgendwas und kriegt eine Note dafür und findet irgendwas schön, was anderes nicht, macht es ein bisschen bunter. Auch das ist Kunst, ne? Servietten. Nochmal Duchamp, hier ist heiß am Arsch. Und dann der Da Vinci Code, der ja schon vom Titel falsch ist, weil der Leonardo hieß und nicht Da Vinci. Aber eben auch selbstverständlich mit Ikonen umgehen kann. Leute vor berühmter Kunst. Hier, ne? Das, man kann's, ich habe es ganz schlecht nur fotografiert. Das ist eine Frau. Die hat einen Sprengstoffgürtel um, die ist nackt. Show your inner beauty. Ja? Der geschätzte Poet. Soulbruder, Nummer 1. Ne? Mit entsprechender Heizbetuchung. So, hier auch nochmal merken, Guernica 37, Penny Poster unschlagbar günstig, in jedem Format zu haben. Und auch ganz wichtig gewesen, ist Thema in der wunderschönen Dokumentation von über Metallica, Some Kind of Monster. Lars Ulrich verkauft seine Jean-Michel Basquiat-Sammlung bei Christie's. Ne? Estimate, da sind andere Preise drin gewesen. Und jetzt breche ich sehr abrupt ab. Ganz kurz, ist, wo Basquiat verkauft wurde, was war das? Das habe ich nicht ganz verstanden. Was ist da passiert? Also in dem Film, den ich sehr empfehlen kann, Some Kind of Monster, das ist ein Film über die Platte, die dann Metallica, ich weiß nicht, später rausgebracht hat. Ich muss grundsätzlich sagen, um was es in diesem Film geht. Die haben einen Regisseur eingeladen, ihre Produktion dieser Platte zu begleiten. Und es bahnte sich zunächst so an, als sei das einfach so eine Darstellung, wichtigste, teuerste Metalband macht mal wieder eine Platte. Und es zeigte sich aber ganz schnell, und das wollte der Regisseur dann auch so haben, dass das eigentlich ein Psychogramm wird von verschiedenen Leuten, die sehr normale, aber auch schwerwiegende Probleme haben. Und zum Beispiel auch diese Band überhaupt nicht funktioniert mit Alkoholproblemen und denn ich bin kein Metal Kenner. Es gibt aber den Gitarristen, der schon relativ früh bei Metallica ausgeschieden ist, der dann, Manowar, Megadeth mitgegründet hat. Zweit erfolgreichste Band, ich glaube nicht nur in dem Sektor, sondern ever. Ne? Ich glaube, Metallica ist ja zum Beispiel die einzige Band, die eine Fanzeitschrift hat, die eine wesentlich höhere Auflage hat als jede Musikzeitschrift, die offiziell verkauft wird. Ja? Also das nur nebenbei. Jedenfalls Megadeth, dann sieht man den Gitarristen, den sie dann wiederholen, und der ist total erschüttert, dass immer noch Leute auf der Straße auf ihn zeigen und sagen, hier, du bist doch rausgeflogen bei denen. Ja? Also so und dann haben die einen Psychologen engagiert, der sitzt da mit so einem Maschinenstrickpulli, also nicht wie jemand, wo man denkt, geil, der ist so Bandmitglied oder so. Ja? Und der fühlt sich aber irgendwann als Bandpsychologe, als Bandmitglied. Und dann ist aber seine Arbeit irgendwann vorbei und dann geht er. Und das ist also alles so ganz dramatische Szenen, oder wie der eine, ich weiß nicht wer von denen, mit der kleinen Tochter zum Ballettunterricht fährt und mit einem Zweig. Und dann aber das alles gar nicht passt, dass da so ein Papi ist, der so stolz ist auf so eine Tochter mit so rosa Tütü und so ein Rockertyp. Und dann hat Lars Ulrich diesen Vater, der kommt ja aus Dänemark, der Komponist ist, und dem spielt er denn was vor. Ja, so ein Rübezahl mit so einem langen Rauschebart und barfuß und so, und dann sind sie so auf so einer Wiese. Und dann fragt Lars Ulrich, ja hier, du hast dir doch die Aufnahmen angehört, die wir gemacht haben. Was denkst du denn dazu? Und dann sagt der Vater so, sein Bart reibend, ja, wenn ich du wäre, ich würde es löschen. Ja, also nur so davon hagelt dieser Film. Ne? Oder dass der neue Bassist einsteigt, der vorher bei Dings war. Nochmal? Nee, der war bei, wie heißen die? Genau. Ja. Und dem geben sie denn, um dem zu zeigen, dass sie es ernst meinen, erstmal einen Scheck über 1 Million. So als so am Tisch so irgendwie. Und das ist alles so total skurril. So, und zu diesem ganzen skurrilen Panorama gehört die Szene, wie Lars Ulrich diese riesengroßen Basquiat-Bilder in seiner Wohnung hat und die irgendwie nicht mehr will oder nicht mehr braucht oder das irgendwie so langweilig findet. Basquiat ist ja ein Künstler, der so Anfang der 80er groß geworden ist, auch als jemand, der schon mit einer sehr gescheiterten Biografie so in den Kunstbetrieb kam, noch von Andy Warhol so gefeatured wurde, so halb aus der Graffiti-Szene, das dann in die Galerien geschafft hat und eben in sehr kurzer Zeit zum wirklich Künstlerstar wurde. Vielleicht sogar für diese 80er-Jahre-Künstlerrolle der typische Charakter ist. Und da hat dann eben wahrscheinlich so von den ersten Millionen gekauft oder damals noch so für Abel und Ei oder so oder nicht so viel Geld, hat dann so Lars Ulrich so diese Riesenformate in seinem sowieso auch Riesenwohnzimmer, aber die natürlich gar nicht wirken in so einem Wohnzimmer von jemandem, der, naja, also nicht, was er so ist, nicht eine Bildung mitbringt, wo er denkt, ich habe mir jetzt hier Kunst hingehängt und wenn ich davor stehe, sagt mir das auch was. Ne? Sondern da hängen halt Bilder. So. Und deswegen will er es auch verkaufen, weil er damit nichts anfangen kann. Und jetzt ist er in diesem in den Verkaufsräumen, ist total Hacke, da fällt ihm auch noch so das Sektglas runter und so und sieht das erste Mal mit Abstand, den man ja braucht, ne? Diese schöne Bemerkung von Walter Benjamin, Kunstwerke beginnen erst 2 Meter vom Körper entfernt. Ja, sieht das erste Mal mit Abstand diese Bilder. Und man merkt richtig, wie bei dem so Erkenntnisprozesse einsetzen. Ja, so halb in diesem Sektrausch da. Ne? Und wie der sozusagen auf einmal merkt, er macht jetzt was ästhetisch falsch ist, obwohl er gerade dabei ist, Millionen für diese Schinken da zu kriegen. Ja? Und wie das eben mittlerweile so ist, sowas wird eben auch im Internet dokumentiert. Und das ist die offizielle Seite von Christie's, die in der Sparte Post-War Contemporary Art eben im Vorfeld der Auktion genau das reinsetzen. Also im Prinzip hätte jeder da schon mal mitbieten können. Und dann von Lars Ulrich wahrscheinlich nochmal mit so viel Transportkosten aus Los Angeles sich diese Bilder kommen lassen können. Das ist alles verkauft. Ich weiß nicht, was da jetzt im Wohnzimmer hängt. Und der war wirklich traurig. Der war so ganz durcheinander. Ja? Also das ist so, als wenn man fast ihm was geklaut hätte, aber eben nicht diese Bilder, sondern eben so einen Moment von Erfahrung genommen hätte, was er aber nie hatte. Ja? Und was, vielleicht kennt man das ja so ein bisschen. Ne? Vielleicht ist das so ähnlich wie einen Film im Kino sehen und dann auf DVD nochmal oder wie in einer Ausstellung sein und denken, ach, jetzt nehme ich mir hier so ein Poster mit und dann hat man so dieses Poster zu Hause und das hängt dann da irgendwie und ja, also und ja, und da ist es dann so alles in echt, ne? Dann nimmt man den Bild mit nach Hause und dann hängt das da. Und ich finde es eben bemerkenswert, also auch das gehört ja mit zu einer Öffentlichkeit, die es um Kunst und Bedeutung von Kunst gibt, ist das genauso leicht zu recherchieren ist, wie man auf jeder x-beliebigen Seite dann auch Poster oder Kunstdrucke angeboten bekommt. Oder bei eBay gibt es ja auch unzählige Malerinnen und Maler, die so Hobbykunst verkaufen. Und jetzt die Frage, wo setzen da Kriterien an, das so zu qualifizieren, gar nicht mal, ob das jetzt Kunst ist, dass es irgendwie in Galerien hängt oder so, sondern dass man zum Beispiel sagt, ja, das, auch wenn das jetzt nur so eine Rentnerin gemacht hat mit 65 und ja, da ist aber was zu entdecken, was eine ästhetische Qualität von dem hat, was ich politisch nennen würde. Ja, was sind da für Kriterien? Und die ich halte es für eine richtige Diagnose zu sagen, dass das eigentlich seit nunmehr 40 Jahren nicht nur zur Disposition steht, sondern genau das, was Hegel angefangen hat, begründet als Ende der Kunst zu problematisieren, eingetreten ist. Also jetzt gerade nochmal zu dem, was du gesagt hast, dass das jetzt für dich irgendwie ästhetische Qualität nachher, wie du das politisch sehen würdest. Ich habe mich das vorhin gefragt, als du meintest, dass diese schwarze Rechteck oder schwarze Quadrat oder sowas, also für dich eindeutig politisch wäre, aber nicht irgendwie im gängigen, irgendwie, was weiß ich, in der gängigen Perzeptionsweise oder so. Kannst du das mal irgendwie erklären, weil ich habe halt keine Ahnung von dem Bild und irgendwie auch nicht, wie das irgendwie allgemein wahrgenommen wird oder gedeutet wird und dann dazu einen Kontrast hast, was du dann da irgendwie im Politischen rausziehen kannst. Ja, ich mache das über 2 Bögen. Wenn es zu lange dauert, einfach sagen, hier Buddha bei die Fische und jetzt kommen wir zum Punkt. Der erste Bogen ist nochmal der Film, den ich am Anfang gezeigt habe. Der Björn Beneditz, der wird als Künstler nie berühmt werden. Das ist auch sein Problem. Und zwar nicht um der Berühmtheit willen, sondern einfach, der braucht Geld. Ja? Und Deichkind hilft da ein bisschen. Und das ist eine Paradoxie, mit der er zu tun hat und die ihn auch immer wieder auf die Frage zurückwirft, ne, wo stehst du mit deiner Kunst? Das ist die falsche Frage, sondern wie, mit welcher Intention beteilige ich mich eigentlich weiterhin am Kunstbetrieb? Wie bin ich als Produzent in diesem Betrieb verortet? Es zwingt ja niemanden dazu, Kunst zu machen. Ja? Also der könnte ja sofort anfangen, nur noch mit Deichkind auf Tour zu sein oder ne, Deichkind macht eine noch bescheuertere Platte und das ist ja auch klar, die Leute, kein Gott, kein Staat, es wird mitgegrölt. Ja? Das wird genauso mitgegrölt, wie Madonna aufruft, do you want the revolution und keine Ahnung, wie viel 100.000 schreien, yeah, und dann geht die Show los. Und es ist da genauso. Und das ist aber auch wichtig. Und das hat Björn Beneditz, den man interessanterweise kein einziges Mal gesehen hat in dem Film, selbst auf der Bühne bei Deichkind nicht, herausgearbeitet. So, was er da herausarbeitet, ist ein Kampf, den er mit sich selber hat, beziehungsweise eine Problematisierung, die ansonsten nirgendwo im Kunstbetrieb problematisiert werden kann. Nämlich, was ist das eigentlich für ein Mechanismus, der ja in den meisten Momenten der Kunst völlig außen vor bleibt, alles was davor kam. Man sucht einen Galerieraum, man ist irgendwie so, ne, ach, jetzt haben wir, er studiert auch noch an der HFBK oder ist jetzt gerade fertig geworden und dann will man so was Eigenes aufziehen und hat noch, irgendwie kann man mit der Kunst was machen, hat man so einen Galerieraum und merkt auf einmal, da im Keller wohnen Menschen. Und die interessieren sich nicht für Kunst, da kann man noch was veranstalten. Das ist auch nicht der Punkt, die brauchen was zu essen oder wenigstens Schnaps. Ja? Und wie vermittelt man denen das jetzt? Ist man da jetzt so der crazy Nachbar oder gibt man denen ein besseres Bett, ja, so Brecht-mäßig, statt eine Lenin-Statue aufzustellen, lieber die Mücken verbrennen? Also was kann die Kunst? Und einmal mehr immer die Frage, welche Rolle hat der Künstler dabei? Was soll die Kunst leisten, die andere gesellschaftliche Formen von Praxis nicht leisten können? So, diese Frage steht aber mittlerweile, das ist immer noch die erste Brücke, in einem völlig luftleeren Raum. Wie gesagt, das, was Beneditz da macht, das hat eine Relevanz, ich bin der Erste, der das jetzt hier offiziell zeigt. Das hat eine Relevanz für diese Bewerbung gehabt und damit war das Thema auch vom Tisch. Das war aber mal anders. Ist auch mittlerweile insgesamt im Popmusikbereich so, auch das, was Deichkind macht, ist völlig egal. Das kann man skandalisieren oder lustig oder doof oder ganz toll finden. Es gibt Milliarden von anderen Bands, die was Ähnliches, was anderes, genau was dagegen machen, ob diese Frau jetzt 1000 Tränen tief singt oder nicht. Und am Strich bleibt es völlig egal. Das war mal anders. Das war wirklich mal anders, als in den 70er Jahren Punk da war und andere Bands damit mit dem, was sie machen, in Legitimationszwang kamen. Fans sich rechtfertigen müssen. Warum hörst du denn immer noch Yes? Das ist doch irgendwas. Bürgerliche Scheiße. Das hat, egal was man da sagt, auch dumme Sachen, hat keine Eier oder irgendwas. Ja? Und genau das spiegelt sich, jetzt kommt endlich die zweite Brücke, in der Kunst. Und das ist wichtig. Dass wir, und da glaube ich, hat diese kunsthistorische Einordnung von Danto recht. Bis in die 60er Jahre, und das gehört wesentlich zur Moderne und definiert die Moderne als Moderne, gibt es eine Selbstlegitimation der Kunst, die immer darüber funktioniert, dass die Kunst sich von anderen Künsten, anderen Stilen abgrenzt und das auch erfolgreich kann. Also eben auch sagen kann, ich bin Produktivist, weil ich aus ganz bestimmten Gründen das, was die anderen als, was auch immer, Futuristen machen, falsch finde. Ich bin ne, Arnold Schönberg oder überhaupt Zweite Wiener Schule. Ich mache Zwölftonmusik und das ist gleichzeitig nicht nur eine Idee von, diese Kunst steht in einer bestimmten Tradition von Musikentwicklung, sondern das ist nicht Neoklassizismus. Denn Neoklassizismus zu machen wie Strawinsky ist falsch. Das gehört ja dazu. Nicht einfach nur zu sagen, wir machen was anderes als die anderen, sondern das, was die anderen machen, ist falsch. Und diese Kategorisierung, dass es sozusagen falsche Kunst gibt, die ist heute nicht mehr da. Man kann was schlecht finden, langweilig finden, blöd finden, aber man kann, selbst wenn Leute, das ist hier Kippenberger und Oehlen, die haben ja sowas gemacht, ich kann beim besten Willen kein Hakenkreuz erkennen und so weiter. Ne? Und dann hat Oehlen dieses, die Morgensonne scheint ins Führerhauptquartier gemacht, wo man durch so ein Facettfenster sieht man dann so ein Hakenkreuz an die Wand gespiegelt und das ist in Amsterdam ausgestellt worden und da waren dann Besucher, die wollten das abgehängt haben, nicht? Ehemalige Leute, die im Konzentrationslager waren und so. Ne? Und sowas, das sind sozusagen die Reste davon. Aber mittlerweile, ja, Richard Serra tätowiert irgendwie seine Elenden da und man kann es punktuell skandalisieren, aber es gibt sozusagen nicht den Hebel, wo man wirklich sagen kann, das, was hier passiert, ist falsch. Und das ist entscheidend für wiederum die Möglichkeiten, auf der anderen Seite angeben zu können, was richtig ist. Denn wenn ich eine Sicherheit habe oder zumindest ein Raster von Argumentation habe, nachdem ich sagen kann, das ist falsch, das funktioniert nicht, das ist politisch der falsche Weg, habe ich es gleichzeitig leichter, denn es ist immer schwieriger zu sagen, warum was gut ist, meine Kunst oder das, wofür ich mich künstlerisch-ästhetisch entschieden habe, das aufzuwerten. Es ist für einen Punk immer leichter gewesen zu sagen, warum Yes und Genesis und andere Stadion-Rock, irgendwas, Bombast-Geschichten scheiße waren, als zu sagen, warum irgendwelcher Schrammel Scheiß, der auch über EMI funktionierte, warum das jetzt gut sein soll. Weil diese Angabe entfällt. Und das ist aber eigentlich eine sehr kluge Strategie, die wiederum auch wichtig ist. Ja, auch bei Benjamin. Es ist viel einfacher zu sagen, worin die Ästhetisierung der Politik besteht, als letztendlich anzugeben, auch in Benjamins Sinne, worin die Politisierung der Kunst bestünde. So, und Malevich ist mit dem schwarzen Quadrat noch gewissermaßen an der Schwelle zwischen der Phase davor sogar noch, also wo es um Wirklichkeit geht, also man noch eine weitere Referenz hat, nämlich nicht nur die Kunst untereinander als Selbstverständigung, sondern immer noch Gesellschaft und eben eine Problematisierung, wie die Kunst jetzt weitergeht. Denn dieses schwarze Quadrat ist ja auf verschiedensten Ebenen eine sehr kluge Reflexion, Rückkopplung auf den Status der Kunst, auf die Geschichte der Kunst, auf die Verabschiedung der Kunst und auf die Fortführung der Kunst. Eine Leinwand schwarz zu machen, ist ein Endpunkt. Ja, ich kann danach nochmal eine weiße Leinwand machen, ich kann es nochmal größer machen, als Kreis machen, hat er auch alles gemacht. Ja, aber das ist sozusagen auch schon Übergang ins Konzeptionelle. Und das war auch bei Malevich wichtig, dass es eben nicht darin besteht, zu sagen, das Gesellschaftliche ist hier ein bestimmter Inhalt, den ich darstelle. Das war wichtig noch für den Realismus. Ja, also ich zeige Arbeiter, ich stelle gesellschaftliche Verhältnisse dar, ich weiß, ich kann gesellschaftlich, George Gross mäßig, ich kann gesellschaftliche Verhältnisse nicht mehr fotografisch abbilden, Fotos können das. Es gibt aber gerade in dieser fortgeschrittenen Gesellschaft auch Zusammenhänge, die kann ich auch gar nicht fotografisch abbilden. Das ist nochmal Brecht, ne? Das, was ich meinte, das Funktionale gerutscht. Ich kann, wenn ich euch jetzt fotografiere, ich sehe nichts von dem, ich hoffe, das ist nicht so, aber ich sehe nichts von dem privaten Elend, was hier los ist, was unter Umständen für euer fortlaufendes Leben viel bestimmter sein wird und gleichzeitig ja auch einen gesellschaftlichen Zusammenhang darstellt, der aber hier in so einer Uni überhaupt keinen Raum haben darf, davon wird man nichts auf dem Foto sehen. Ja? Wenn das jetzt aber dargestellt werden sollte, wenn das jemand wie George Gross malen würde, dann würdet ihr alle irgendwie so, naja, so, ich auch dann, ne? So irgendwie verzerrte Gesichter haben und so die heimliche Charaktermaske, da würde da irgendwie so ihr Unwesen treiben. Und bei Malevich war das eben sozusagen die konsequente Fortführung dessen, zu sagen, wir müssen genau das, was da immer noch der Rest an Begründungsfähigkeit ist, das auch noch in Frage stellen. Nämlich, dass wir immer noch damit rechnen, dass es so etwas wie erkenntnisfähige Menschen gibt. Ja? Wenn die, so war das ja damals, wenn die jemand mit Zylinder sehen und Zigarre und vielleicht noch ein Schweinegesicht, das ist ganz klar die Ikone für Kapitalist. Ne? Wenn da jemand Spielen an den Händen hat, das ist ganz klar der Arbeiter. Und das sind ja außerkünstlerische, außerästhetische ja sogar Muster, nach denen wir Dinge erkennen. Und Malevich hebt das alles auf. Und der bringt, oder versucht zumindest, mit diesem schwarzen Quadrat gewissermaßen das alte Thema der Ästhetik wiederzuholen, nämlich das Vermögen, auf die Wahrnehmung selber reflektieren zu können. Ja, wie wir sehen, zum Beispiel in unserem Ankündigungstext, es gibt da so ein bisschen diese Tendenz, eben nicht mehr das Werk Kunstwerk zu betrachten oder irgendwie also Kunst greifen zu wollen, sondern eben nur noch zu fragen nach dem Engagement, nach der Motivation, also der Kunst. So. Also würdest du das irgendwie quasi so als wegweisend für eben diese Entwicklung, dass man weg vom eigentlichen Kunstwerk und vielleicht vom Inhalt oder vielleicht von dem, was repräsentiert oder dargestellt werden soll, irgendwie wegkommt hin zum reinen Abchecken halt irgendwie der edlen Motivation oder wie auch immer der Künstlerinnen und Künstler? Also auch die hättet ihr gerne einladen können. Von Kerstin Stakelmeier gibt es, mit der ich ja viel genau das zusammen diskutiert habe, was du jetzt fragst, diese, meine ich, sehr brauchbare begriffliche Unterscheidung zwischen Moderne und Gegenwartskunst. Wo sie sagt, und das führt zu einer Beantwortung deiner Frage, wo sie sagt, die Moderne ist noch eine Epoche. Die Moderne kann ich eben noch nach ästhetischen Kriterien einordnen. Die Gegenwartskunst, die ja auch tatsächlich erst sehr spät auftaucht, ja, es gibt im 19. Jahrhundert keine Gegenwartskunst, es gibt auch im frühen 20. Jahrhundert keine Gegenwartskunst. Nicht? In Europa das erste Museum für Gegenwartskunst ist in Basel 1983, glaube ich, gegründet worden. Ja? Also wirklich die Idee, das, was hier in diesem Museum gezeigt wird, ist nicht ein irgendwie als zum Beispiel moderne schon kanonisiertes Feld, sondern das ist Gegenwart. Ne? Was auch nochmal eine Rückkopplung ist an diese Idee von Gegenwart. Sie sagt, Gegenwartskunst ist aber keine Epoche mehr, ist kein Stil mehr, ist nichts mehr, was man irgendwie ästhetisch verorten kann, sondern es ist ein Marktsegment. Und das ist auch dafür produziert. Da kann man noch was an Kunst machen. Aber sobald man sich bewegt unter diesem Vorzeichen, und das ist automatisch, auch für Björn Beneditz, ist es, bewegt man sich in einer Industrie. Also im Sinne von Kulturindustrie oder Popindustrie. Und das Problem ist, dass damit eigentlich sogar selbst die Frage, die du stellst, ausgehebelt ist. Nämlich genau diese Problematisierung von Werk, der einhergeht auch die Problematisierung des Geniekünstlers, gehört in die Moderne. Also das ist ja ganz entscheidend, dass man eben, bei Adorno findet man das. Ja? Also Adorno verteidigt die Moderne, gerade weil die Moderne, in Auswahl natürlich immer konkret, in der Lage ist, diesen prekären Werkstatus zu thematisieren. Und dann gibt es bei Adorno wieder diese kurzen Sätze, die aber sehr widersprüchlich, aber trotzdem prägnant sind, nämlich Kunstwerke sind eigentlich noch die, die keine mehr sind. Und Adorno stirbt 69. Und man findet eigentlich fast keinen Gegenwartskünstler, keine Gegenwartskünstlerin, die Adorno thematisiert. Taucht er nicht auf. Ja? Alles, was er hätte auch schon erwähnen können, das gibt es nicht, weil das etwas ist, was nicht da reinfällt. Und jetzt nochmal mit einem Beispiel konkret gemacht. Dieses Wilhelmsburg in Hamburg. Zur IBA gehört ja, die haben dann jedes Jahr einen Kunstsommer mit so ganz viel Brimborium. Ja? Und jetzt ist diese absurde Situation, dass die IBA selber mit dieser WCW-Galerie Werbung macht, mitunter da die Journalisten hinschickt. Die WCW-Galerie will aber mit IBA-Geldern nichts zu tun haben, also lässt sich nicht von denen fördern. Gleichzeitig gibt es dann aber Kunstprojekte, wo aus unter diesem neuen Stichwort des Artistic Research, ja, der Künstler als Wissenschaftler, Leute aus Amerika eingeflogen werden, nicht nur für, ich weiß nicht wie viel Geld, sondern auch mit so und so viel Kerosin, was die Umwelt nicht besser macht, um in Wilhelmsburg, das ist eine Insel eigentlich, umgeben von Elbarm und verschiedenen Flussläufen, um da Wasserproben zu machen und festzustellen, dass doch bitte die Bevölkerung, die es aus Not tut oder aus Spaß an der Freude, da nicht angeln soll. Ja? Also so, als Kunst. Also so, wo man denkt, naja, eigentlich hätten wir auch jemand aus Hamburg kommen lassen können, beziehungsweise die Wasserproben gibt es ja längst, beziehungsweise wenn schon Geld für Kunst, hätte man das ja auch ohne IBA draufzustempeln gleich der WCW-Galerie geben können. Ja, aber es kommt, ja, und diese Paradoxien, die gehören ja, auch wenn die gleichzeitig mit der Beurteilung dessen, was da an Kunst passiert, nichts zu tun haben. Ja, man kann jetzt wunderbar diskutieren, Artistic Research, Werk, ja oder nein. Gleichzeitig kann man auch sagen, ja Leute, das ist schön, dass auch die amerikanischen Künstler, die offensichtlich von den amerikanischen Stellen keine Gelder kriegen, dass die denn, ne, ist ja genauso wie ich jetzt hier. Ne, da kommt jemand aus Hamburg und eigentlich könnte man denken, zu einer sogenannten Informationsgesellschaft gehören kurze Wege. Es müsste doch auch möglich sein, ohne lange Anfahrtswege sowas vor Ort zu klären. Und ich glaube, dass diese Paradoxien mittlerweile viel entscheidender sind für dafür, dass eigentlich jede Diskussion über Kunst immer davon ausgehen muss, man redet über etwas, was es eigentlich gar nicht gibt. Zustandsbeschreibung von der Sache als eben dieses, das ist Kunst, also es ist irgendeine andere Auseinandersetzung, das hat eine Zeitlichkeit, die für mich Kunst eben ganz oft irgendwie nicht mehr impliziert. Ich würde sagen, dass das vielleicht sogar der interessante Punkt ist, der vielleicht aus dieser postmodernen Popkultur oder so möglicherweise so vielleicht subtrahiert werden könnte, ja, da sein könnte, dass es eine zeitliche Begrenzung einfach gibt und kein pervers die Werte sind von Kunst, wie man das ja auch gerade gesehen hat, trotzdem irgendwie so ein Verfall da ist. Genau, also vielleicht ist das, also wir diskutieren weiter, wenn Bedarf ist, ne? Aber das wäre jetzt ein schönes Schlussstatement, wenn ich es aufgreifen darf. Aber eine Bemerkung vorweg, es gibt ja bei Benjamin und bei Adorno diese Formulierung vom Zeitkern der Wahrheit, das wäre das eine, ne? Und wenn man sich das bei Adorno genau anguckt, welche Musiker findet er gut, dann heißt das ja immer, ja, von Jazz hat er keine Ahnung gehabt und den fand er ja auch doof und so weiter. Und dann Schönberg, diese komische, dissonante Musik, stimmt ja gar nicht. Ja? Also auch dieses kleine Büchlein zur Philosophie der neuen Musik ist natürlich eine Kritik an Stravinsky, aber auch eine Kritik an Schönberg. Und wenn es darum geht, Schönberg ist da nicht die Figur, mit der Adorno Kunst stark macht, sondern die Figur, mit der Adorno Kunst stark macht, ist Beethoven. Und gleichzeitig geht es aber eben nicht darum zu sagen, lasst doch mal mehr Beethoven aufführen oder kauft euch alle irgendwelche Beethoven-Einspielungen von nicht gerade Karajan oder sowas, sondern es geht darum zu sagen, das, was Beethoven noch machen konnte um 1800, ist selber in seinem Material, auch unter den Produktionsverhältnissen, unter den Bedingungen, unter denen Beethoven komponiert hat, fähig, eben Kunst genau in diesem qualifizierten Sinne von Werk sein zu können, aber mit der Schwierigkeit, dass genau das zerfällt. Man kann auch nicht einfach sagen, oh, die Leute haben alle keine Ahnung von Beethoven, jetzt hören wir es mal eben, sondern man hört nichts mehr. Man hört, wenn man Beethoven hört, ja, kennen wir alle, das ist jetzt vielleicht auch, ich bin überhaupt kein Musikexperte in der Hinsicht, ja. Beethovens Neunte, aber das kennen ja alle. Ja, Freude schöner Götterfunken, ja, kann jeder ganz billig erklären, wie das auch funktioniert. Solostimme, dann das ganze Orchester, auch im Chor nochmal und so weiter. Ja, ist ganz klar. Alle haben es gespielt, die KPD hat es gespielt, die Nazis haben es gespielt, das eingeführt als Neujahrskonzert, heute ist es Neujahrskonzert, ja. Nichts passiert, ja. Günter Anders Erfahrung war das, als er 1914 mit seinem Vater William Stern da ist ja eigentlich Günter Stern, in Hamburg in der Musikhalle war und da eben die Neunte aufgeführt wurde und gerade vorher die Marne-Schlacht war, die erste große Schlacht im Ersten Weltkrieg, wo über 40.000 Soldaten gestorben sind. Ja. Und dann so ein 12-jähriger Knirps fragt sich denn hier, was soll das? Also fragt sich aber niemand anders. Ja. Und das ist aber das Problem, Zeitkern der Wahrheit. Also wir können, selbst wenn wir angeben können, ja, heute alles Scheiße oder Müll, ja, aber Beethoven oder Caspar David Friedrich oder was auch immer oder meinetwegen auch noch Malevich oder so, gut, das hat auch keine, wie man heute so sagen würde, Nachhaltigkeit. Ja, es ist nicht so, dass man eben so einen Kanon zusammenschnüren kann, nachdem man sagen kann, das ist der Stapel von Kunst, mit der wollen wir auch irgendwie die Welt retten. Und warum nicht? Und das ist genau der erste Punkt. Worum geht es denn überhaupt? Worum geht es denn, wenn Hegel sagt, Ende der Kunst? Es geht darum, dass Hegel letztendlich beurteilt die Möglichkeit von Geschichte. Ja, es geht darum, dass es bei Hegel ein Ziel gibt. Dieses Ziel ist die Aufhebung der Entzweiung zwischen Subjekt und Objekt auf ganzer Linie. Dieses Ziel ist das absolute Wissen. Dieses Ziel ist das Selbstbewusstsein des Menschen über sich selbst. In dieser Geschichte, die eben auf ein Ziel hin orientiert war, hatte die Kunst eine bestimmte Funktion. Und die hat sie nicht mehr. Und genau das kann man aber im Sinne, eben, wie du es ansprichst, deswegen sage ich Schlusswort, ja, im wunderbaren Bogen machen, du bringst jetzt nochmal den Begriff der Postmoderne ins Spiel, wo ja auch immer so ein bisschen diffus mitschwimmt, diese Idee vom Ende der Geschichte, was nicht ganz postmodern ist, aber trotzdem da eine große Relevanz hat, was man ja eben gar nicht so reaktionär verstehen muss, wie es meistens gemeint ist. Sondern, wenn Adorno vom Müll redet, dann hat der auch 1966 was vor Augen. Und was der vor Augen hat, ist Samuel Beckett. Das sind die Stücke von Beckett wie The Last Tape oder Endspiel, und wo gewissermaßen dieser Zustand von Müll auf die Bühne gebracht wird, aber auch so, dass man eigentlich sagt, das ist auch kein Theater. Ja? Und diese kleine Bemerkung, die Adorno dann im Kafka-Aufsatz, in seinem Kafka-Aufsatz hat, fällt mir gerade dann noch parallel zu ein, in den Prismen drin, die Auferstehung müsste auf dem Autofriedhof stattfinden. Ja? Also Müll ist da auch wie bei Beckett gleichzeitig wörtlich gemeint. Also es ist sozusagen eine Realmetapher. Das ist wirklich der Schrott. Das ist genau der Schrott, der sich bei Benjamins Engel, wenn ihr das kennt aus den Thesen über den Begriff der Geschichte, das gibt diesen Angelus Novus, Engel der Geschichte, der vom Paradies, die wehten Wind, der hat sich in seinen Flügeln verfangen und vor ihm türmt sich die Geschichte in Trümmern auf. Das ist genau dieser Müllberg. Wir sehen nur eine Geschichte, aber der Engel, der will eigentlich verweilen, diese Trümmer zusammenfügen, kann er nicht. Er wird immer weiter getrieben, dieser Trümmerberg wird immer größer. Das ist der Müll. Über Beckett. So, und jetzt gibt es diese schöne, eigentlich nur eine Anekdote, aber die passt ja wunderbar, wenn man sich jetzt anguckt, wie ist denn die postmoderne Debatte entstanden? Was ist die erste Referenz gewesen? Beckett. Ja, das ist aus den 50er Jahren, kommt es aus der Literaturwissenschaft, und dann gibt es ein berühmtes Beckett-Symposium, was glaube ich 68 war, über den letztendlich dieser Begriff der Postmoderne einen größeren Diskussionsbereich erreicht hat, parallel mit diesem bekannten Text von Leslie Feter, Cross the Border, Close the Gap. Und Beckett war lange Zeit immer die Hauptreferenz für eben eine literaturwissenschaftliche Perspektive auf Postmoderne, aber genau unter diesem Vorzeichen, Ende der Geschichte, als sozusagen keine Möglichkeit mehr, in diesem Doppelsinn von Geschichte, auch Geschichte, wie Lyotard es denn fasst, ne? Ende der großen Erzählung, Ende der Metageschichte, in diesem Doppelsinn von Geschichte, Geschichte überhaupt erzählbar zu machen. Und das ist ja ein Problem, wenn ich das noch kurz anfügen darf, was in der Moderne schon steckt. Ja, also Adorno urteilt über Beethoven, das ist der in Musik gefasste Weltgeist. Da ist das Ziel der Geschichte, ob er es jetzt auch findet oder nicht, sei er dahingestellt, ne? Zeitkern der Wahrheit. Aber da ist sozusagen das Ziel klar. Aber was ist denn das Ziel von Daniel Richter oder wem auch immer, Basquiat oder auch Malevich? Da fängt es an. Ja? Es ist gleichzeitig eben das Problem der Moderne, und das macht es ja auch so interessant, diese Figur zu haben, moderne Gesellschaft und moderne Kunst, als eigentlich etwas, was sich auch dadurch definiert, dass es kritisch zur Moderne ist, ja? Dass die Moderne sich ja als Epoche von allen bisherigen dadurch unterscheidet, dass sie sich aus sich selbst heraus begründet. in dieser Paradoxie, es wird immer besser, aber es wird nichts anderes kommen. Ja? Also die Idee vom Mittelalter ist, da kommt irgendwann was anderes. Irgendwann kommt die Offenbarung oder Jesus kommt wieder oder das tausendjährige Reich oder alles drei zusammen. Ist ja eigentlich so gedacht gewesen. Ne? Das tausendjährige Reich kam, war nicht gut. Und jetzt ist aber eben die Moderne genau an dem Punkt angelangt, wo sie sozusagen ihre eigene Logik nicht mehr aus sich erklären kann. Sie kann nicht mehr sagen, die Moderne definiert sich aus sich selbst heraus und wir können sehen, aus sich selbst heraus wird es auch immer besser. Nein, manche Sachen werden besser, andere werden aber auch so schlimm, wie es noch niemals war. Ne? Genau das, was am Anfang der Dialektik der Aufklärung steht, warum die Menschheit statt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, wozu die Bedingungen da wären, neuen Zustand von Barbarei verfällt. Und das, da hat ja retrospektiv Hegel recht, im Sinne von die Kunst verliert ihre gesellschaftliche Funktion, denn es ist nicht mehr möglich zu sagen, bei all den Dingen, die wir nicht klären können in der Kunst oder die diskutabel sind, aber hier ist eine Kunst, die wirklich noch sozusagen so an der Frontlinie des geschichtlichen Fortschritts steht. Nein. Ich stelle mir dann immer Krieg als Grenze, also als gedankliche Grenze, um nochmal Geschichte kategorieren zu können. Weil Krieg, würde ich sagen, da passiert sehr viel mit Menschen. Krieg entsteht dann an passiert den Menschen so viel, dass auch geschichtlich gesehen, wie man gesagt oder dann auch im Moment, jetzt passiert was Neues. Und das, daran denke ich immer wieder. Also ich muss immer wieder an den Krieg denken, wenn es um geschichtliche Gliederung geht. Ja, ist natürlich ein heikler Gedanke. Ne? Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Menschen sich deswegen alleine eben nicht übertragen, dass vielleicht das nicht immer offen ist, wie der Krieg kommt. Ja, mit meinem alten Mitbewohner, der übrigens auch Künstler ist, von der Künstlergruppe Ligner, machten wir gelegentlich solche Scherze am Frühstückstisch, ne, dass man mal wieder einen Krieg braucht oder uns überlegt haben, was ist unser Lieblingskrieg gewesen oder genau solchen Erwägungen, ne, bei welchem Krieg, ne, so Ernst Jünger mäßig, bei welchem Krieg wäre man gern dabei gewesen. Aber genau, dass sowas möglich ist, deutet ja an, warum dieser Gedanke eigentlich fatal ist. Nämlich, genau das ist das, was Benjamin als Beispiel hat am Ende des Kunstwerkaufsatzes, dass die italienischen Futuristen in einer großen Ambivalenz irgendwo zwischen Anarchismus und Faschismus stehend, den Krieg ästhetisieren. Und genau das, was sie kritisieren, ästhetisieren, greift Benjamin in anderen Texten, hat das vorher aufgegriffen, dass das eigentlich die Fähigkeit schon kontaminiert, überhaupt ästhetisch mit dem Krieg umgehen zu können. Wo Benjamin, das in zwei Texten taucht das auf, der eine ist Erfahrung und Armut, und das ist auch das Thema, wo er sagt, die Erfahrung ist im Kurs gefallen. Die Erfahrung ist im Kurs gefallen, also salopp gesagt, wir machen keine Erfahrung mehr, wir machen nur noch Erlebnisse oder haben nur noch Erlebnisse. Nämlich angesichts, und da zählt er dann eben so ein paar Sachen auf, Senfgas und Fliegerangriffe und so weiter, ist es eben nicht mehr möglich, genau gewissermaßen die Sensibilität für ästhetische Erfahrung zu haben. Genau das nutzen aber die Futuristen und ne, da geht es um Lärm, da ist eine Glorifizierung auch des Todes dabei und so weiter. Und jetzt kann man ja weitergehen und sagen, selbst wenn das noch die reaktionäre Variante ist für eben genau die Ästhetisierung der Politik, vielleicht steckt da ein Kern drin, der das trotzdem bei aller Vorsicht zum Motiv machen könnte für sowas wie das Neue. Ne? Hegel sagt eindeutig, die Blätter des Glücks sind unbeschrieben. Also für den ist jeder Krieg schlimm, aber im Strom geschichtlicher Entwicklung ist das eine Verwirklichung der Vernunft. Jedes Schicksal zu bedauern, aber jedes Schicksal spielt keine Rolle für die Weltgeschichte. Ja? So, und jetzt haben wir die Kriege, Koreakrieg, Vietnamkrieg und so weiter, bis Bundeswehr sei Dank, Kosovo und Afghanistan, Somalia, sind ja alle da. Ganz entscheidend der Vietnamkrieg. Als Krieg, den man ja bezeichnen könnte als Rock'n'Roll-Krieg. Also als im Krieg, bei dem genau eine mittlerweile in den Alltag integrierte, eigentlich das Avantgarde-Programm erfüllende Kunst Soldaten begleitet hat. Und auch in Rückkopplung. Ja? Also auch gleichzeitig der Vietnamkrieg als ein Riesenvorrat von Ikonografie auch für die Linke. Ne? Und tatsächlich bleiben ja aber die Momente genau daraus, auch wie Marcuse das vielleicht nennen würde, eine ästhetische Dimension in Erfahrung zu gewinnen, aus. Also angesichts der Vielzahl von Kriegen müsste deine These sich ja darin bewahrheiten, dass man eben, genau weil es so viele Kriege gibt, ne, es sei denn, du sagst, okay, nee, was wir brauchen, ist wirklich Weltkrieg. Ne? Ja, das meine ich doch. Ich bin nicht. Ja. Das meine ich. Ja. Ist ein Gedanke, der, ich weiß nicht. Das ist auch die persönliche Erfahrung. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Auch so Text, glaube ich. Wer? Oder einer von denen, irgendjemand hat von denen gesagt, dass er jemanden im Krieg, im Ersten Weltkrieg, ein Bayonett in die Brust geschoben hat, dass er das erotisch fand, aber auch irgendwie eine besondere Erfahrung. Und der hat ja immer davon geredet, dass das so wichtig ist, solche Erfahrungen zu machen. Und dass wir in unserer Gesellschaft ja irgendwie genau das Gegenteil haben, dass alles immer funktioniert und alles schön ist. Und dass diese Erfahrungen irgendwie alles so oberflächlich und irgendwie. Also, das ist dieser Gedanke, den finde ich halt irgendwie. Daran muss ich immer denken. Ja, aber das ist ein Trug. Das ist der Trug, weil sich da genau das, was als ästhetische Dimension bezeichnet werden könnte, pervertiert zum Spektakel. Ja? Und um da nochmal auf Beckett zurückzukommen, oder eben Kunst, die noch ähnlich versucht wie Beckett, das darzustellen, ist das ja gleichzeitig, wie Beckett, ich bin ja überhaupt kein Beckett-Experte, aber das, was mir da so vor Augen schwebt, ist ja auch eben eine Absage an Ästhetik, eine Absage an die Erfahrung. Ja, es ist ja nicht so, dass man irgendwie in so einem Beckett-Stück sitzt und sagt so, das war aber toll. Ja? Also es ist eben nicht, man kann auch nicht sagen, das war erotisch oder irgendwie eben Qualitäten benennen, die man notfalls noch mit Gewalt aufgeladen auf zum Beispiel Mordhandlungen oder sowas applizieren könnte. Ja, das sind ja zwei Dinge. Einmal, dass man es in der theoretischen Kopf verkommt und einmal diese wirkliche körperliche Erfahrung. Ja, aber ein Satz noch. Das sind aber erst zwei Dinge, seitdem die Realität die Kunst überbietet. Das sind nicht zwei Dinge, wo ich mit der Erfahrung, die, wie du das nennst, ich mir im Kopf zurechtmache, eigentlich der Wirklichkeit immer schon voraus bin. Also solange ich noch Friedrich Schiller heiße und Ehrenbürger der Französischen Republik bin und trotzdem schon sehe, das ist alles scheiße, das ist nicht die Revolution, die ich 1789 gut fand, und trotzdem mich hinsetze und dichte Freude schöner Götterfunk, also eine Erfahrung habe, die über die Realität hinausgeht, weil die Realität immer noch zu schwach ist, um diese Erfahrung in ihrer Möglichkeit eigentlich zunichte zu machen, kann ich sowas sagen, aber wo ich letztendlich gezwungen bin, wenn ich Erfahrung mache, dann muss ich auch schon jemanden Bajonett in die Brust stechen. Ne? Und ich kann es eben nicht mehr einholen durch eine ästhetische Erfahrung. Das Kino versucht es. Ne? Das Sensationskino, Hollywood-Kino versucht genau das. Und auch verschiedene andere Strategien von Emotionalisierung, ne? Leiddarstellung im Fernsehen. Ja? Was viel kleinerem schon haben, das erotische Moment, und ich muss nicht jemanden absprechen dafür. Aber das Vertrauen darauf, dass ich das wirklich spüren kann, ist ja irgendwie geschluckt. Ich meine das ja auch nur so allgemein, dass das, dass wir heutzutage irgendwie in so einer geschützten Gesellschaft, einem geschützten Raum sind, dass das auch alles durch also dass die Medien einen so solche Sachen. Der Alltag ist so strukturiert, dass man da irgendwie auch mal rauskommt und irgendwie, dass das irgendwann automatisch irgendwann wieder einen Krieg ausbricht. Dass das vielleicht dadurch, dass alles so geordnet wird, dass ein Krieg irgendwie eine Folge aus sowas ist. Dass diese Problematik, dass die irgendwie da ist. Also, aber welcher geschützte Raum, Entschuldigung, also das verstehe ich nicht. Wenn du jetzt hier, wenn du in Dresden bist, vielleicht, aber zu diesem Raum gehören ja auch die Nachrichten. Also wie findest du das denn? Also, wie viel Gewalt, wie viel Kriege es zurzeit gibt, wie bedrohlich die ganze Situation ist. Also ich empfinde das eigentlich überhaupt nicht als geschützten Raum, wie wir uns befinden. Das verstehe ich nicht. Wie du das definierst, als einen geschützten Raum. Ja, dass wir genug Essen haben, also das ist man grundsätzlich. Ja, ich weiß auch nicht, das ist alles sehr subjektiv, was ich so sehe und denke. Das ist irgendwie. Ich weiß nicht. Oder eben gar nicht. Oder eben gar nicht subjektiv. Also subjektiv im Sinne von der Empfindung. Also voll das Moment und kein Moment mehr. Irgendwie so ein Moment innerhalb. Und ich glaube nicht, dass es irgendwie. Aber es ist ja auch nicht so. Also zum Beispiel, ich bin mir sicher, dass du deine These nicht im selben Maße stark machen würdest für die Erfahrungsmöglichkeit von Kindersoldaten in Ruanda oder so. Ja? Also du würdest ja nie sagen, ist doch super, wenn man mit 7 Jahren schon mal irgendwie seine eigene Mutter umgebracht hat, dann hat man wenigstens schon mal so ein paar ästhetische Erfahrungen gemacht, die vielleicht sogar erotisch waren. Oder so, ne? Also da merkt man sofort, es wird zynisch. Aber warum funktioniert das? Und auch du, muss man ja sagen, hast einen literarischen Bericht. Ja, es ist ja, also wir reden eigentlich über dasselbe, ob ich jetzt oder wir Beispiele nehmen aus der Kunst oder Beckett oder Fernsehen oder du sagst, ich habe was gelesen über Leute, die im Ersten Weltkrieg waren und das als ästhetisch-erotische Erfahrung deklarieren. Wenn du daraus eine These machst, basiert diese These ja selber, du sagst das ja, wir leben hier doch in einem geschützten Raum. Die basiert ja, also diese Erfahrung, die am Grauen sich festmacht, ist ja für dich, du nennst das jetzt subjektiv, nur deshalb möglich, weil du tatsächlich das übrige Leben als erfahrungslos siehst. Nee, ich glaube, es ist eine Mischung. Einerseits denke ich, dass das allgemein. Ich habe diese Erfahrung gemacht. Nein, das ist die Schwierigkeit. Wenn man mit einer These kommt wie Benjamin, ne, das ist, ich kenne das aus Diskussionen über diese beiden Texte, wo das auftaucht, einmal eine Rezension und eben dieser kleine Text Erfahrung und Armut. Ne. Natürlich, das fängt ja schon an mit überhaupt dem Kunstgeschmack. Wenn man jemanden sagt hier, bei vielen dieser Diskussionen geht es häufig am Ende um Joseph Beuys. Ne? Weil da gibt es ja die Formel, jeder Künstler, ja, jeder Mensch ist Künstler und so weiter. Und wenn man jetzt so sagt, ich fand auch über viele Jahre Beuys gut, so, also auch genau in der Formulierung, ich fand den gut. Ne? Und zum Beispiel Kerstin Stagemeyer gehört zu denen, die da dankenswerterweise mal klargemacht haben, wer Joseph Beuys ist. Ja, den man im Übrigen auch nicht nur aus persönlichen Gründen dann eigentlich kritisiert, sondern auch in seiner Kunst. Ist da noch den Maßstab rangelegt, muss man sagen, es ist keine gute Kunst. So, ne, ist vielleicht welche, die einem Spaß macht oder unterhaltsam ist oder gut subjektiv ist, aber so wirklich gemessen daran, ist das jetzt was man brauchen kann für irgendeine Form von Befreiung? Nein. So, worauf ich hinaus will, ist, wenn man jetzt sagt, hier mit Beuys und so liegt so falsch, das lässt sich kaum jemand gerne sagen. Ne? Oh, was hast du denn für Platten im Schrank? Alles Scheiß. Ne? Das ist, bei Literatur ist es ein bisschen einfacher. Da kann man sich schon streiten und ja, das habe ich auch nur gelesen, weil ich es geschenkt gekriegt habe und so. Ja? Und, aber noch schwieriger wird es ja, wenn man jemandem sagt, übrigens machen wir alle keine Erfahrung mehr. Was heißt denn das? Das heißt, ich mache keine Erfahrung. Das würde ich nie sagen. Ich würde, ne, mein Leben ist voll mit Erfahrung. Bin ich auch dankbar. Es gibt auch Tage, da weiß ich, da habe ich keine Erfahrung gemacht, da habe ich schlechte Erfahrung gemacht. Ich würde aber trotzdem das, was ich erlebe und was ich irgendwie einschreibe in meine Biografie, immer noch Erfahrung nennen. Und dann ist die Frage, was meint Benjamin? Ist das ein Phrasendrescher? Oder meint er wirklich was Qualitatives, wo das letztendlich genauso ist, wie im Blinden die Welt zu erklären? Ja, dass quasi ein Sinn zerstört ist. Also so wirklich so synapsenmäßig. Ne? Und ich glaube, dass so diese Idee der Überreizung, die ist da real. Also genauso wie wir uns sicher sein können, dass wir geschmacklich irgendwo zwischen versalzen und verzuckert abgestumpft sind. Trotzdem würde jeder noch sagen, ich kann ja den Unterschied zwischen sauer und Pfeffer rausschmecken. Ja? Gleichzeitig aber damit sich Geschmack insgesamt verändert hat. Und das aber auch im ästhetischen Sinne. Und diese Position, die sich bei den italienischen Futuristen oder auch den anderen gezeigt hat, ist ja eine, die kommt noch sehr stark aus einer bestimmten Konfiguration des bürgerlichen Subjekts. Also da kommt auch ein bürgerliches Subjekt noch, das ist ja nicht die allgemein soldatische Erfahrung, hurra, endlich jemand umgebracht und nebenbei schon lange keinen Sex mehr gehabt, jetzt noch eine erotische Erfahrung oder so, sondern es ist ein Bürgertum, was eigentlich schon in seiner Erfahrungsfähigkeit völlig in der Krise war. Also wo auch klar war, die Idee der bürgerlichen Subjektivität, wie sie bei Goethe, bei Hegel, bei wem auch immer aufleuchtet, hat sich im Laufe des 19. Jahrhunderts nicht realisiert. Es hat sich die Macht des bürgerlichen Subjekts realisiert, aber nicht die Idee des bürgerlichen Subjekts. Und diese Erfahrung, die da gesucht wird, es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass so eine Kategorie jetzt auch von dir, wie das Erotische da reinkommt, macht sich natürlich fest an Bildern, die sehr viel mit dem bürgerlichen Subjekt zu tun haben. Ja, jeder Prolet im Proletkult hätte ja gesagt, was kümmert mich der Sex? Was kümmert mich die Erotik? Das ist bürgerliches Gewäsch. Das ist ja auch nur eine einzelne Person. Also es gibt auch zig Berichte von Menschen, die Menschen umgebracht haben, die so greifbar sind, einen Albtraum leiden, dass sie sich umbilden. Also ich meine, das menschliche Erleben, das immer anders ist, dass immer Menschen geben, die todsbewusst finden können oder dass sie einen Teufel freiwillig erleben. Will ich diese Erfahrung überhaupt machen? Überreift ist und dann irgendwann wieder diese natürlichen Gefühle braucht, diese ganz tiefen. Aber ich glaube, dass Krieg nur ein Bild ist und dass du trotzdem noch ein anderes, so viele andere hast. Und, dass du jetzt das Kriegs als Mittel dir vorstellen kannst, hat vielleicht mit deinem Umfeld oder so keine Ahnung, was zu tun, aber trotzdem. Nein, ich sehe das ja noch genau auch geschichtlich, dass es jemand hat gesehen. Das ist jetzt ja nicht so, dass ich das jetzt bin. Aber du beziehst dich ja schon auf den Ersten Weltkrieg. Ich will es auch thematisieren, wenn du es hier sprichst. Aber du redest über den Ersten Weltkrieg. Aber was mir auch gerade noch dazu eingefallen ist, Ästhetik ist so, man hat ja auch gelesen, indem er gesagt hat, es war ein ästhetisches, erotisches Erlebnis. Und das ist, glaube ich, ein Problem, warum es immer noch Krise gibt, weil die Menschen sich immer wieder in einer Gruppe in den Ästhetisierungsprozess unterwerfen lassen, der sie blind macht. Und den Gruppenprozess motorisiert für Kriege. Aber ganz kurz, du redest über den Ersten Weltkrieg. Nee, beide. Vielleicht. Ich bin mir sicher, dass es. Ich habe den Namen jetzt erst verstanden, dank deiner Äußerung. Nicht Otto Dix war. Aber. Aber wenn Cross? Wäre ich mir auch sicher, dass es. Ja? Ah ja. Provokation. Also die jungen Menschen, junge Männer sind begeistert in den Ersten Weltkrieg gezogen. Ich will nicht die Frage stellen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das ist jetzt, ich will einfach nur, dass wir vielleicht an so einen Punkt gekommen sind, wo ich mir das irgendwie vorstellen kann, wo viele Menschen wieder sagen würden, ich möchte wieder Erfahrung sammeln, das sind sowas, die wie es halt vor dem Ersten Weltkrieg. Ja, also dann versuch da so meine Position abschließend zu formulieren. Ich habe den Eindruck, dass du mit dem Krieg gewissermaßen zur Überreizung die Totalüberreizung forderst. Also ne, wenn man vom Zucker abgestumpft ist, dann gibt es nur noch Zucker. Aber von mir abschließend letzte Bemerkung dazu, nochmal eingeholt, vorhin nur angesprochen, dass Marcuse bei der Forderung bleibt, die Kunst muss auch in einer befreiten Gesellschaft noch weiter bestehen. Und die Kunst muss verteidigt werden. Nämlich, weil das genau die Umkehrung wäre, wenn es überhaupt noch einen Ort gibt für Erfahrung, für ästhetische Erfahrung, dann bei aller Schwierigkeit überhaupt angeben zu können, was noch Kunst ist, übrigens eine Formulierung, mit der die ästhetische Theorie von Adorno fast anfängt, aber auf Seite 10 gleich, ne, das ist der Satz, der hinten draufsteht in der Suhrkamp-Ausgabe, Kunstwerke müssen an ihm geworden sein, ich kriege es jetzt nicht mehr hin, also ne, das eben wieder so eine Doppelfigur, auch Adorno redet über Kunst unter dem im Bewusstsein, dass es keine Kunst mehr gibt, ja, Ende der 60er. Dass eben unter dieser Voraussetzung die Kunst trotzdem das einzige Feld bleibt, in dem überhaupt noch sowas wie Erfahrung möglich ist. Und zwar gerade, weil die Kunst eben nicht Krieg ist. Weil die Kunst, ne, und das, da merkt man sofort, das wird dann idealistisch, das wird Spinnerei, das ist Fantasie. Weil die Kunst eben nicht Fernsehen ist. Und, ne, und da ist man eben genau doch wieder bei dem Versuch zu sagen, naja, die Welt ist voll mit Kunst. Neulich hat Harald Falkenberg, der auch schreibt und einer der größten Sammler ist in Europa, nochmal die Statistik hervorgeholt, dass der Museumsbetrieb boomt. Ja? Also der hat die Zahl gehabt, ich kriege das jetzt als Zahl nicht mehr hin, aber dass es immer noch mehr Leute in die Museen gehen als ins Kino und zu Sportveranstaltungen zusammen. Ja? Also eine unglaubliche Zahl. Also das heißt, irgendwie, es ist ja nicht, dass Kunst tot ist und die Dinger dicht sind, die Museen und Ausstellungsgebäude, sondern ganz im Gegenteil. Und genau das macht es aber auch schwierig. Ja? Man redet ja nicht über einen Zustand, wo wir uns jetzt lange unterhalten müssen, ja, gibt es denn überhaupt noch Kunst? Und kennt hier übrigens jemand, der Kunst macht? Ja, ich kenne einen, nee, das ist doch was anderes und so. Nein, wir hätten Milliarden von Beispielen, über die wir reden können. Und dann aber trotzdem die These festzuhalten, und wenn Erfahrung möglich ist, dann in einer Kunst, bei der wir eigentlich davon ausgehen müssen, die gibt es gar nicht mehr, obwohl ganz viel Kunst ist. Und das heißt ja auch immer, es ist ganz viel Kunst da, die genau das zumindest irgendwie einschränkt oder dagegen läuft, ja. Also die damit Werbung macht, Ausstellung, große Erfahrung zu machen, großes Spektakel, große Irgendwas-Sensation. Ja? Und dann manchmal ist es das auch, manchmal denkt man auch, das war auch gut. Das war meine Schlussbemerkung zum Thema Krieg. Ich glaube, die Szene hat auch gar nicht so viel mit Krieg zu tun, weil die Schmerzerfahrung, die als erotisch anfangen wird, gibt es ja im Feld auch im Kontext. Das zu dem, ja. Was aber, glaube ich, als, ich kenne das nicht, wenn das denn Otto Dix war, als Provokation ja auch wichtig ist. Ne? Also da, so kann man es ja auch wenden. Da geht es ja nicht darum, wenn ich das jetzt richtig verstehe, zu sagen, ich, Otto Dix, habe eine erotische Erfahrung gemacht beim jemandem mit dem Bajonett abstechen, sondern Leute, genau das ist unsere Welt. Wo ich Künstler, den ihr für einen gebildeten Mann haltet, nur noch eine erotische Erfahrung habe, wo ich jemanden im Feld abschlachte. Und so weit ist es mit der Welt gekommen. Und weil genau das, sozusagen der Blutrausch ist ja was, das ist ja theoretisch schwer einzuholen. Ne? Das bewegt sich ja auf der Ebene von Emotionalität jenseits der Vernunft, meine ich. Transformation. Das heißt, Wandel ist immer irgendwas noch vorhanden. Und diese Transformation hat dafür gesorgt, dass wir uns jetzt eher fragen sollten, was ist Kunst für mich? Und die Chancen sehen sollten. Also dadurch, dass die Kirche, dass der Staat nicht mehr als Mäzen, als letztendlich ja auch Unterdrücker der Künstler agiert, dass jeder Mensch im Sinne von Beuys Künstler oder Künstlerin sein kann, haben wir eine viel größere Möglichkeit der Freiheit in der Kunst. Und Kunst kann sich dadurch viel weniger noch vereinnehmen lassen, also politisiert werden in diesem ästhetischen Prozess, wie es zum Beispiel Kommunisten getan haben. Und ich finde, das ist eine unheimliche Chance. Also es ist eigentlich eine Neugeburt, so empfinde ich das jetzt gerade. Eine Neugeburt der Kunst. Ja. Keine Kirche mehr, die einformt, was man meint, sondern keine Staat mehr, nichts. Jeder kann sich entscheiden, diesen Weg zu gehen. Ist aber schwierig, ne? Also und zwar unter den Voraussetzungen, wie das, was du denn Kunst nennst, gesellschaftlich sich verteilt. Also du sprichst kommunistische Künstler an und das hat zum Beispiel eine DDR-Kunstpolitik gegeben, es hat aber auch eine BRD-Kunstpolitik gegeben. Das ist sehr interessant zu sehen, wenn man im Osten noch alte Reliefe an den Häusern sieht und die mal vergleicht mit den Reliefarbeiten, die es zur selben Zeit in der Bundesrepublik gegeben hat. Ne? Also nämlich, klar, in der DDR sind es dann immer irgendwelche Arbeiter und Bauern und keine Ahnung, Ideal-Nachbarschaftsszenarien und in der Bundesrepublik ist das alles abstrakt. Oder so halb religiös mal so ein Fischer irgendwo, nicht? Der Fische aus dem Wasser zieht oder so. Und ansonsten so irgendwie Formen. Und es ist tatsächlich eine interessante Debatte, wie versucht wurde, genau mit dem umzugehen im Osten und im Westen, was letztendlich die Nazis als offizielle Kunstpolitik gemacht haben. Also wie sozusagen in staatlicher Regie gerade auch die Freiheit der Kunst möglich gemacht wurde. Im Übrigen auch in der DDR mit ähnlichen widersprüchlichen durchaus Erfolgen wie auch in der Bundesrepublik. Aber mittlerweile ist das ja so weit, dass tatsächlich nicht mehr gesagt werden kann, dass es eine Abhängigkeit vom Staat gibt. Also natürlich gibt es immer noch Förderinstitutionen, die für die meisten künstlerisch Tätigen die einzige Chance sind zu überleben. Ja, irgendwelche Bundeskulturstiftungsgelder und Stipendien, davon leben Künstlerinnen und Künstler. Und wir reden aber gleichzeitig über ein Kunstfeld, was von sehr wenig Akteuren bespielt wird, wie man so neudeutsch sagt. Also die großen Ausstellungen, die alles mehr oder weniger Privatunternehmungen sind oder zumindest sehr profitable Unternehmungen sind, werden, um das Wort nochmal zu verwenden, bespielt von im Verhältnis zu der Gesamtexistenz der meinetwegen bei der Künstlersozialkasse angemeldeten Personen, die sich als Künstler bezeichnen, von sehr wenig Menschen. Und diese Diskrepanz, die gehört ja mit dazu. Ne? Wie viel an Kunstakademien werden letztendlich bekannt? Das sind, weiß ich nicht. Also wenn es hochkommt, es gibt Jahrgänge, da kann man in Hamburg sagen, es sind 5% gewesen. Das sind aber Ausnahmen. Ne? Aber da ist ja die Frage, ist ein Künstler nur wertvoll für die Kultur, wenn sein Werk bekannt ist, also sehr groß bekannt ist. Es gibt ja auch Künstler, die genau, aber das führt ja auf die Grundfrage zurück, was kategorisiert diese Idee von Wichtigkeit? Oder was lässt auch einen zu Lebzeiten unbekannten Künstlerin irgendwann für welche Interessen oder für welche Absichten wichtig werden? Und ein Schlussgedanke, den ich jetzt gar nicht wieder aufgenommen habe, als ich gesagt habe, bei dem Björn Beneditz fasziniert mich oder finde ich gut, wie er mit dieser Selbstreflexion auf seine Stellung als Produzent umgeht. Es hängt ja nach wie vor, ich meine auch bei vielen, die sich entscheiden, in irgendeiner Form Kunst zu studieren, vielleicht sogar mittlerweile allgemein zu studieren, weil es gibt ja diese These von Boltanski und Schiapello, dass es einen Wechsel gibt in der Kritik, von der Sozialkritik zur Künstlerkritik, dass seit den 70er Jahren ein neuer Modus von Kritik da ist, der sich nämlich an der Figur des Künstlers festmacht. Nicht mehr eine solidarische Sozialkritik, sondern eine, die auf Sicherheit und gleichzeitig Flexibilität und Individualisierung sich richtet. Weil an der Idee, Künstler zu werden, immer noch die Vorstellung hängt, eine Tätigkeit zu haben, die nicht entfremdet ist. Immer noch etwas zu machen, was bei all dem, ne, also nochmal, Björn Beneditz und vielen, vielen anderen, denen geht's richtig scheiße. Das ist nicht so, dass die irgendwie Hartz IV kriegen und dann irgendwie sich durchforschen. Nein, da gibt es wirklich Monate, da geht es denen richtig schlecht. Also so, drastisch schlecht. Und nichtsdestotrotz bleibt aber diese Idee hängen, die ja eine sehr alte ist, die vom Geniebegriff sich sogar noch ableitet, dass die Künstlerin, der Künstler irgendeinen Raum von Tätigkeit ermöglicht, wo man sich selbst verwirklicht, wo man eben nicht entfremdet ist, wo man nicht, ne, ein Bild malen ist nicht in der Fabrik stehen oder bei einem Supermarkt an der Kasse sitzen. Und das ist aber gleichzeitig, nochmal Kerstin Stagemeyer zum Begriff der Gegenwartskunst als Industrie, falsch. Schlussbemerkung. Und das gehört mit zum Ende der Kunst, dass auch diese eigentliche emanzipatorische Idee, die immer in der Kunst eine Rolle gespielt hat, dass das künstlerische Schaffen schon vorwegnimmt die Möglichkeit einer anderen Form von Vergesellschaftung. Ne, der spielende Mensch bei Schiller. Überhaupt die freie Tätigkeit, das kreative Schaffen und so weiter. Dass das mittlerweile zur vollkommenen Ideologie verdichtet ist und ja, abgesehen davon, Fußnote zur letzten Bemerkung, dass sich ja auch tatsächlich die meisten im Feld der Kunst tätigen, dann zum Broterwerb wiederum in ganz perfiden, prekären Jobs wiederfinden. Ja, das ist ja nicht mal so, dass sie dann für, weiß ich nicht, 2,50 Euro irgendwelche Aquarelle verkaufen, sondern für doch Laubhaken oder ich kenne Leute, die sind Gärtner oder sind in der Kneipe oder. Dafür müssen sie aber nicht für den Papst irgendwie die Kreuzigung machen. Also das meine ich mit dem Rat, aber frei, man hat vielleicht die materielle Einstellung. Ja. Aber wenn man Künstler sein will oder Künstler sein will, dann rechnet man damit und man hat dafür aber die absolute Freiheit. Das ist ja auch ein Grund. Da muss man sich ja fragen. Aber sie müssen bei Deichkind auf der Bühne den total Kasper geben und sich von 1000 Leuten anbrüllen lassen und mit Bier bewerfen lassen. Deichkind ist der Papst unserer Tage. Ja. Ja, danke schön.